Mich zu verkleiden, habe ich als Kind sehr aufregend gefunden. Wie wohl die meisten Kinder. Ob als Ritter oder Clown, Prinzessin oder Amazone, als Frosch oder Drache, sich mit fremden Federn zu schmücken und als eine andere, als ein anderer zu erscheinen, als man ist, beflügelt die Fantasie und erlaubt uns, immerhin probeweise jemand anders zu sein. Das ist aufregend. Der schwierigste Teil der Verkleidung ist die Maske, aber auch der wichtigste. Die Krönung sozusagen, das Fremde, das andere Gesicht. Als Kind habe ich geglaubt, dass ich etwas von dem Charakter, von der Rolle, in die ich geschlüpft war, in mir haben müsste. Dass es durch die Verkleidung hervortritt, dass ich selbst ein bisschen Ritter, ein bisschen Clown, ein bisschen Drache wäre. Ich habe es als ein Doppeltes empfunden oder empfinden wollen, als ein mich verbergen und ein mich enthüllen. Dieser Doppelcharakter scheint dem sich maskieren eingeschrieben. So habe ich gelernt. Seien Sie gespannt auf die aufregende lange Nacht über Masken von Kerstin Kielanowski. Mein Name ist Hans-Dieter Eimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Hiddensee, die Sehnsuchtsinsel in der Ostsee. Künstlerort von Schriftstellern und Filmschauspielerinnen mit außergewöhnlicher Geschichte und außergewöhnlichen Bewohnern. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Das doppelte Gesicht, die Ambivalenz der Maske und die große Frage, was dahinter steckt. Wer bist du? Verbirgst du dich? Oder zeigst du dich als jene Person, die du schon immer sein wolltest? Was ist dein wahres Gesicht? Gesicht. Das gesehen werden und selbst anschauen. Zeigst du im Verbergen, im Verborgenen, wer du wirklich bist? Oder willst du deine Identität verschleiern? Entschleiern. Ein Geheimnis, das es zu enthüllen gibt. Die Maske verbirgt und zeigt zugleich. Der Mensch hinter der Maske versteckt sein gewohntes Gesicht und zieht ein anderes Gesicht auf. Eine andere Seite jenseits des Spiegels, das Verborgenes, Verbotenes und Vergessenes ans Tageslicht befördert. Die Larve in der Natur ist ein kriechendes, immerwährend fressendes Miniaturungeheuer, mal mit Stacheln oder Borsten, mal giftig grün, mal in braun-grauen Tarnfarben. Erst die wundersame Metamorphose befreit die Larve. Es entpuppt sich der Liebling der Poesie, der in allen Farben schillernde Schmetterling. Beim Menschen allerdings gestaltet sich das Entlarven umgekehrt. Hat sich jemand sprichwörtlich endgültig entlarvt, dann schlüpft kein bunter Falter ans Tageslicht. Im Gegenteil. Die Larve war nur der schöne Schein. Dahinter verbirgt sich das wahre Wesen, Gemeinheit, Lügen, zerbrochene Identitäten. Oder die Masken Afrikas. Lebendige Wesen als Brücke zur Anderswelt, dem Reich der Ahnen, der Geister und Schemen. Synonym für das Heimliche und das Unheimliche. Wer diese Maske trägt, gibt nicht vor, ein anderer zu sein, sondern ist ein anderer mit anderen Kräften. Die Maske ist Synonym für Stereotype. Der Clown, die Hexe, der Tod, der Tumpe Tor. Die Freude an der grotesken Übertreibung des menschlich allzu menschlichen wird vielleicht am offensichtlichsten beim Karneval, dem Karnevale, Fasching, Fastnacht. Und damit soll unsere lange Nacht über Masken heute auch beginnen. Karneval, wie man nördlich der Rhein-Main-Linie sagt, da werden die bösen Geister ausgetrieben und der Winter verscheucht. Danach folgen 6 saure Wochen des Darbens und Fastens, kein Fleisch, kein Schnaps, kein gar nichts. Und deshalb wird zuvor noch mal so richtig auf die Pauke gehauen, das Unterste zu Oberst gekehrt. Durch die Straßen ziehen schauerliche Gestalten mit schiefem Gebiss und rollenden Augen, warzenübersäte Hexen, Possenreißer, aber auch prachtvolle Herrschaften in Federn und Seide. Bei einigen traditionellen Fastnachtsumzügen gehören spezifische Masken zum festen Repertoire. So haben sie es im Tiroler Imst aufgrund jahrhundertealter liebgewonnener und gepflegter Tradition zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gebracht. Das Städtchen Imst liegt ein paar Dutzend Kilometer westlich von Innsbruck, ein eher wenig bekannter Ort mit 11.000 Einwohnern. In einer Tageszeitung stieß ich Anfang 2024 zufällig auf eine Reportage über den dortigen Schemenlauf, der nur alle 4 Jahre stattfindet. Ein traditioneller Maskenumzug zur Fastnachtszeit. Schemenlauf? Unter Schemen stellte ich mir schattenartige Geschöpfe vor, nicht greifbar, Gespenster, die sich in Luft auflösen. Aber dann, vor Ort, zur Fastnacht in Imst, fand ich mich in einem Wirbel aus handfesten Figuren wieder. Zwischen grimmigen Bärentreibern, die ihre pelzigen Ungeheuer an Ketten zerren, ältlichen Herren mit Samtfrack und Wasserspritze, kichernd keifenden Hexenscharen und zarten Mädchen mit rosa Wangen. Masken, wohin das Auge schaut. Halt, Moment. In Tirol sagt man nicht Masken, sondern Larven. Denn mit Masken ist das gesamte Kostüm gemeint. Wenn aber von den kunstvoll geschnitzten Gesichtsbedeckungen die Rede ist, heißt es Larven. Bleiben wir also in Imst bei diesem Begriff. Die Gestaltung dieser Larven und ihrer Kostüme folgt festen Regeln, auf die die Imster Einwohner höchsten Wert legen. Denn der Schemenlauf ist seit dem 16. Jahrhundert verbriefte Tradition und nur deshalb konnte er in den Kanon des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen werden. Da kann sich niemand irgendeine Perücke über den Schädel ziehen oder eine Clownsnase ins Gesicht drücken. Mit dem rheinischen Karneval hat das definitiv nichts zu tun. Die Freude an dem Fastnachtsumzug ist hier anderer Natur. Niemand von den Zuschauern ist verkleidet. Das ist sogar verpönt. Über 1000 Männer, ja, ausschließlich Männer und Jungen, ziehen als eingespielte Ensembles in einer endlosen Karawane durch die Stadt. Da stolzieren die Altfränker vorbei, die Kübelemaien tänzeln, die Lagerroller und die Bauernsackner, das Wiefling und der Bärenbändiger. Figuren, die seit Jahrhunderten überliefert sind. 14 verschiedene Larventypen gibt es, mit speziellen Eigenschaften in Form und Ausdruck, die die Fastnachtsteilnehmer mit Argusaugen einhalten. Und dann, im Zentrum des Geschehens, die poetisch wundersamen Zweiergespanne, der Roller und der Scheller. Mit akribischer Choreografie, voller akrobatischer Sprünge und kraftvoller Bewegungen, die keinerlei Ähnlichkeit haben mit Fastnachts- oder Karnevalsfiguren aus Venedig, Köln oder Rio. Die Bewohner von Imst schauen beglückt am Straßenrand zu. Denn hier kommen sie. Der Roller und der Scheller also, die stets paarweise auftreten. Ersterer stellt einen jugendlichen Burschen dar. Seine Larve trägt zarte, fast feminine Gesichtszüge. Bartlos, rosa Wangen, die Augen bescheiden niedergeschlagen. Das Gesicht seines Partners ist hinter einer ganz gegensätzlichen Larve verborgen. Der Scheller ist ein Alter mit enormem Schnauzbart, buschigen Augenbrauen, tiefen Stirnfalten, die Augen weit aufgerissen. Gekrönt werden die beiden so unterschiedlichen Larven von einem prächtigen Kopfputz. Ein halb Meter hoher, kunstvoller Aufbau, dicht verziert mit Blütensträußchen, silbernen Blättern, grünen Zweigen, Perlen, schillernden Kugeln und einem zentral eingefügten Spiegel. Farben, Glanz, ein Ausbund an üppiger Freude. Was es mit den Namen der beiden Figuren auf sich hat, Roller und Scheller, erklärt sich aus dem klingenden Accessoire ihres Kostüms. Auf dem breiten, ledernen Hüftgürtel des jugendlichen Mannes sind Dutzende runder Kugelglöckchen befestigt, die in Tirol Roller genannt werden. Dem Alten, dem Scheller, sitzen mindestens 6 schwere Kuhglocken auf den Hüften. Die Schellen, wie es in Österreich heißt. Da kommen bis zu 38 Kilo Gewicht zusammen. Und beide, der Roller und der Scheller, bringen ihr Gschall, also die Glocken, in einer festgelegten Choreografie während des Umzugs zum Klingen. Der Junge muss springen, der Alte muss schleppen. Wie es sich für sein Alter gehört, schreitet der Scheller würdevoll, gemächlich voran. Sein Partner, der jugendliche Roller dagegen, trippelt tänzerisch vor ihm her. Dann kommt der entscheidende Moment. Beide halten an. Mit einer grazilen Drehung verbeugt sich der Junge vor dem Alten, schwingt ehrerbietig den Pemsel, eine Art Wedel aus feingehobelten Spänen vor seinem Begleiter. Und vollführt dann einen geradezu artistischen Luftsprung, der die dutzenden Rollerglöckchen zum Klingen bringt. Der alte Scheller antwortet darauf mit geruhsamen, aber kraftvollen Hüftbewegungen, die die kiloschweren Kuhglocken in dumpfe Schwingung versetzen. Alt und jung klingen jetzt für ein paar Momente zusammen. Dann zieht das Larvenpaar weiter, um ein paar Minuten später das eingeübte Ritual zu wiederholen. Schreiten, springen, sich verbeugen. Beide Fastnachtsfiguren werden von den Frauen buchstäblich in ihre Kostüme eingenäht. Kein Zentimeter Haut darf zu sehen sein. Und dann während des Umzugs bloß nicht nachlässig werden. Denn die Alteingesessenen kommentieren jede Ungenauigkeit mit Spott. Der Larvenschnitzer Walter Zangerle gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten von Imst. Sein stattliches Wohnhaus liegt an einem sonnigen Hang mitten im Dorf. Wir sind ein gutes Dutzend Zugereister, die er in seine Werkstatt einlädt. Von den Wänden schauen Dutzende Holzgesichter auf die Besucher herab. Grimmige Kerle mit schiefem Maul oder aufgerissenen Augen. Verschmitzt lächelnde, mürrische, ängstliche, staunende, liebliche, würdige und groteske. Keine Larve gleicht der anderen. Sie sind so individuell gestaltet wie das menschliche Antlitz. Die Männer der Familie Zangerle sind seit 3 Generationen weit über den Kreis hinaus für ihre besonders fein gearbeiteten Larven bekannt. Großvater Franz, geboren 1879, der Vater Josef und jetzt der Walter. Der geht mittlerweile auf die 80 zu. Sein Handwerk ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden. Bei uns hat mein Großvater angefangen, das war der Franz Zangerle. Er war Zimmermann von Beruf und sehr geschickt im Umgang mit Holz. Sehr kreativ, sehr erfinderisch für alles, was mit Holz zu tun gehabt hat. Und mein Papa hat mir einfach gesagt, es war Fasnacht und der Opa, der Großvater, hat also keine Larven gehabt. Und also sie denkt, schnitze halt eine, schnitze mir selber eine. Und angeblich soll das vom ersten Mal an funktioniert haben. Und hat dann also wirklich sehr, sehr viele Larven geschnitzt, gute Larven. Und wir haben erst heuer jetzt zu der jetzigen Fasnacht, hat mein Neffe eine alte Laufe von meinem Großvater aus Delft zurückkaufen können. Und das ist natürlich eine große Freude, wenn man das wieder sieht und wenn man die Laufe dann in der Hand hat und überlegt, wann könnte er die gemacht haben. Dann hat mein Papa so das übernommen. Mein Papa war vom Beruf Lehrer und hat nie eine Ausbildung als Schnitzer gemacht. Hat aber fantastisch tolle Laufen, also die da im Stiegenhaus hängen, das sind größtenteils alle von ihm. Meine älteste Laufe ist aus dem Jahr 1947 bis so kurz vor seinem Tod 1988 kann man schön den Werdegang und die Entwicklung der Laufen eigentlich beobachten. Und ich habe das Glück gehabt, dass der Papa uns immer erlaubt hat, da bei ihm in der Werkstatt zu sein. Wir haben Holz gekriegt, wir durften die Messer verwenden, allerdings immer mit dem Hinweis, halt aufpassen und die Messer halt nicht vorsichtig behandeln. Damals hat es noch keine elektrische Schleifmaschine gegeben. Habe dann eigentlich ab dem 17., 18. Lebensjahr angefangen auch laufen, richtig zu schnitzen. Man hat davor immer wieder probiert und Kleineres, also von Schafeln und Krippenfiguren, das was halt einfach so ein Kind Spaß macht. Das Wichtigste für einen ernstzunehmenden Larvenschnitzer, jedes Stück wird aus dem Holzblock von Hand herausgearbeitet. Nur Schnitzmesser in allen Größen und Feinheitsgraden kommen zum Einsatz. Auch vorgefertigte Module verstoßen gegen die Ehre und Professionalität des Schnitzers. Zudem würden maschinell hergestellte Larven sowohl vom Träger als auch den einheimischen Zuschauern ziemlich schnell als Fake entlarvt. Wir verwenden das Zirnholz. Zirnholz geht ausgezeichnet zum Schnitzen. Er wächst bei uns da in der südlichen Gegend, also Ötztal-Bitztal, beziehen wir das Holz, lässt sich, also wie schon gesagt, ausgezeichnet bearbeiten, riecht gut, ist leicht, ist elastisch. Wenn ich jetzt alles zusammenrechnen, muss ich sagen, ich brauche eine Woche für so ein Laufen. Da ist jetzt aber mitgerechnet, also das Holz richten, ich muss das vom großen Baum abschneiden, muss es zerkleinern, muss das an der Maschine hobeln, zurechtschneiden, bis ich einmal so einen Quader habe. Dann muss ich wissen, was mache ich, wie schaut die Solde ausschauen, wird nachher die Größe. Da habe ich so eine kleine Schablone, wo ich schon eingeteilt habe, Augenhöhe, Mundhöhe, das ist eine große Hilfe. Dann wird die Larve da drüben aufgeschrauft von unten her und dann wird also drauf losgearbeitet. Und wenn jetzt die so wie da, die braucht jetzt noch kleinere Korrekturen, dann ist sie nach außen hin fertig. Dann muss sie innen ausgehöhlt werden. Wenn sie dann ausgehöhlt ist und richtig passt, dann geht es ans Fassen. Fassen ist eine komplizierte Arbeit. Da kann man noch viel kaputt machen, auch von der Larve. Es wird zuerst weiß grundiert und dann kommen mehrere verschiedene Anstriche in Öl. Und jeder Anstrich muss dann dünner werden. Es muss so entstehen, Haut ähnlicher Zustand, dass also die Farbe ein bisschen durchschimmert, dass sie einfach fein und harmonisch wirkt. Ich muss jeden zweiten Tag vielleicht eine gute halbe Stunde bis eine Stunde arbeiten. Dann braucht man wieder Trockenphase und dann geht der nächste Schritt. Also es ist schon sehr zeitaufwendig und wenn ich jetzt alles zusammenrechne, dann komme ich ganz sicher auf eine Woche für so eine Laufe, wie es da ist. Neben den beiden zentralen Figuren, dem Roller und dem Scheller, ziehen jede Menge anderer Larven mit, die einem sonst in keinem Fastnachts- oder Karnevalsumzug begegnen. Bäuerliche Paare, vom Alter krumm mit schiefen Zähnen, wackeln umeinander herum. Rosawangige Mädchen, hinter denen sich wie bei allen Larven Männer verbergen, nähern sich einzelnen Zuschauern aufs Höflichste. Vornehme Herren im Frack, mit hochmütiger Miene, mürrisch blickende Warzengesichter. Für die nicht eingeweihten, auswärtigen Besucher wirken die vielen Figuren wie ein bunter Reigen, der keinen bestimmten Regeln folgt. Aber im Fastnachtshaus, einem liebevoll gestalteten Museum, können wir die Larven in Ruhe und von nahem bestaunen und erfahren. Jede Figur mit ihrer jeweiligen Larve ist mit unverwechselbaren Merkmalen ausgestattet und hat eine ganz bestimmte Aufgabe beim Imster-Schemenlauf. Da gibt es die Ordnungsmasken, die dafür sorgen, dass die tausenden Zuschauer den Weg für den Umzug nicht versperren. Mit durchaus rabiaten Mitteln. So stellt der hochmütige Herr im barocken Frack den Altfrank dar. Ein in der Tat altfränkischer Typ. Als eine der Ordnungsmasken bahnt er sich seinen Weg mit einer meterlangen Wasserspritze äußerst wirksam durch die Massen. Auch die verschiedenen Sagtner-Figuren bändigen auf ihre Weise das Publikum. Sie schlagen mal sanft, mal heftiger einen gefüllten dicken Beutel auf jeden, der im Weg steht. Wer sich allerdings ordentlich am Straßenrand einreiht und vielleicht auch unter dem Jahr Gutes für die Imster Gemeinde getan hat, wird vom Kübelemaie belohnt. Dann haben wir noch das Kübelemaie als Ordnungsmaske. Das ist eine weibliche Figur, eine Art Sennerin, die hat einen kleinen Melkerkübel in der Hand. Das ist also so ein Holzgefäß, wo man früher die Milch drin gehabt hat. Es gibt alte Stiche von der Fasnacht, da haben sie wirklich nur Wasser drin gehabt und haben kübelweise das Wasser so verspritzt. Geht natürlich alles nicht mehr. In der Zwischenzeit ist da Puder drinnen und da wird der Gast leicht mit dem Puder bestäubt. Die Herkunft und Bedeutung des zentralen Paars, Roller und Scheller mit ihrem schillernden, prachtvollen Kopfputz, liegt allerdings im Dunkeln. Es mag ein Tanz zwischen Winter und Frühling sein, eine Begegnung von Jung und Alt. Eindeutige Belege gibt es nirgendwo. Eine schöne Assoziation bietet Walter Zangerle an. Das ist der Aufputz, nennen wir das, der Aufputz von Scheller und Roller, also Kopfschmuck auf Deutsch gesagt. Hat starke Ähnlichkeit mit dem Almabtrieb bei uns. Im Ende des Sommers werden ja die Kühe dementsprechend geschmückt und sie tragen so etwas Ähnliches mit viel Blumen und früher mit viel kleinen Spiegeln. Und das geht ein bisschen auf das Sagenhafte zurück. Der Spiegel ist immer ein Sinnbild dafür, dass der böse Geist in den Spiegel schaut und sich sieht und verschwindet. Und daher ist auch beim Scheller und Roller in der Mitte immer der Spiegel. Manche haben das so interpretiert, wenn jetzt Scheller und Roller miteinander springen und tanzen, dann sieht sich der Roller im Spiegel vom Scheller und denkt so, ah, bin doch ein fescher junger Bursche, muss noch ein bisschen kräftiger springen. Und der Scheller sagt sich, wow, bin ich ein alter, biesgrämiger Mann. Keine Poesie ohne Parodie. Denn das altersschwache Bauernpaar, das statt anmutigem Tanz nur ein paar arthritische Hüpfer hinkriegt, ist die Kehrseite von dem kraftvollen Roller und Scheller. So sieht es aus, wenn man nicht mehr einen halben Meter hoch springen oder einen halben Zentner Kuhglocken auf den Hüften tragen kann. Dann ist man Lack. Mundart für schwach und schlapp. So heißen die beiden Alten eben auch Lagge-Paar. Liebe Altis, die auch mal jung waren. Statt Blumenschmuck und Perlen, Maiskörner und Tannenzapfen. Statt klingender Messingschellen, hölzernes Geklapper. Wer sich jeweils unter den gut 1000 Larven des Imster-Schemenlaufs verbirgt, können nur die Einheimischen erraten. Niemanden aus der ausgelassenen Runde, die mich abends zu Wein und Würstel eingeladen hat, erkenne ich beim Schemenlauf wieder. Wir Auswärtigen schauen auf lachende, greinende, böse oder verträumte Gesichter. Wer sich darunter verbirgt, bleibt verborgen. Ein streitbarer Urkölner, der 1972 den Literaturnobelpreis erhielt, war Heinrich Böll. Behäbige Heimattümelei war bei ihm nicht zu bekommen. Der folgende Text, Masken, wurde 1953 zum Rosenmontag vom Nordwestdeutschen Rundfunk ausgestrahlt. Der kritische Kölner Heinrich Böll schwimmt hier nicht mit auf der Welle der allgegenwärtigen Karnevalsbegeisterung zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch. In seinem Essay reflektiert der Autor über den Wunsch des Menschen nach Maskerade und welche Überraschung die, auch im übertragenen Sinne, Demaskierung mit sich bringt. Ein nachdenklicher Text, ausgestrahlt am Höhepunkt des Kölner Karnevals. Die allgemeine Maskerade hat ihren Höhepunkt erreicht. Und es mag nützlich sein, mitten im letzten Trubel, der auf den Ernst des Aschermittwochs zielt, etwas über Masken zu sagen, über das Bedürfnis des Menschen, sein Gesicht nicht nur zu verhüllen, sondern ein anderes Gesicht aufzusetzen. Eins, das aus Pappe, aus Leder oder Seide gemacht ist. Die, die sich schwach glauben, binden sich eine Maske vor, die sie stark erscheinen lässt. Die, die sich hässlich glauben, geben sich ein, wenn auch künstliches Gesicht, das sie schön erscheinen lässt. Die Jungen machen sich alt, die Blassen legen sich künstliche Röte auf und die Rotgesichtigen pudern sich mit Blässe, von der sie glauben, dass sie vornehm wirkt. Die Mageren plustern sich mit Kissen auf und die Dicken schnüren ihre Taille, weil sie einmal im Jahr wenigstens schlank erscheinen möchten. Aber was uns am meisten beschäftigt heute, ist die Verhüllung des Gesichts. Sehen wir einmal von der Vielfalt der Kostüme ab, lassen wir die geschminkten, die mit Rouge belegten, die blass gepuderten Gesichter beiseite und blicken wir die an, die sich eine richtige Maske vorgebunden haben. Wer einmal einer Demaskierung beigewohnt hat, sich selbst demaskieren musste, weiß, welch ungeheure, fast schreckliche Überraschung hinter jeder Maske verborgen ist. Etwas Ungeheuerliches, das plötzlich unser ganzes Interesse erweckt, uns zittern lässt mit einer Neugierde, die mehr als bloße Neugierde ist. Hinter jeder Maske ist es verborgen, das menschliche Gesicht, das Gesicht unseres Zeitgenossen. Schutzlos preisgegeben. Es ist das Gesicht Adams, das Gesicht Evas, als sie erkannten, als ihnen verkündet wurde, dass sie sterben würden. In diesem Augenblick der Demaskierung entblößen wir etwas, was wir nur selten entblößen. Unser Gesicht und das Gesicht unseres Partners wird zum Spiegel, nur für einen Augenblick. Für jenen Augenblick, den er nötig hat, sein altes Gesicht wieder aufzusetzen. Die Maske, die er täglich trägt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Maske des Geschäftsmannes, die Maske des Verkäufers, die Maske der Dame, des Kavaliers. Längst ist uns der kultische Sinn entschwunden, den die Maske gehabt hat, bevor wir sie in unsere Gesellschaftsspiele aufnahmen. Aber das Spiel ist ernst. Wie jedes Spiel, das wir als Erwachsene spielen. Und in unsere Freude am Spiel hinein mischt sich der Ernst, der unser Leben auch während des Karnevals bestimmt. Es ist auch unserer Betrachtung wert, dass nirgendwo, niemals im Jahr, so viele ernste Gespräche geführt, so viele Bekenntnisse gemacht werden wie in der Karnevalszeit. Die Frau, die niemals mit jemandem reden würde über Dinge, die ihr Kummer bereiten, die sie bedrücken, die spröde Schöne, die das ganze Jahr über ihre Maske unversehrt auf dem Gesicht trägt, bekennt sich irgendjemandem, einem Unbekannten, den sie nie wiedersehen wird, bekennt sich ihm, der sie zu einem Glas Wein eingeladen hat, den sie mit seinem Vornamen, den sie »Du« nennt. Für diese Nacht demaskiert sie sich. Vielleicht wird sie ihn später wiedersehen, den Cowboy, den Türken oder was immer er sein mag. Sie wird enttäuscht sein, ihn völlig normal gekleidet mit einem verlegenen Lächeln im Gesicht im Café wiederzutreffen. Diesen belanglosen Zeitgenossen, dem sie Dinge erzählte, die sie noch niemandem erzählt hat und von denen sie hoffte, dass er sie vergessen wird. Aber gleichwohl, sie hat darüber gesprochen. Hinter ihrer Maske verborgen, fühlte sie sich stark genug, von ihrem eigenen Gesicht, ihrer alltäglichen Maske befreit, wurde sie frei genug, mit jenem unbekannten Cowboy, mit diesem Türken, zu reden, von dem sie nur den Vornamen wusste und der sie später langweilen wird, wenn sie ihn wiederseht. So wie die meisten Zeitgenossen sie langweilen. Aber was er, der Türke oder Cowboy, ihr erzählte, war noch gewichtiger. Was er von seinen Geschäftspartnern erzählte, hätte er niemandem von seinen Geschäftspartnern erzählen können. Dann fing er von seiner Frau an, zog die Fotos seiner Kinder aus der Tasche und seine Bekenntnisse wurden penetrant. Tränen schienen in seinen Augen aufzutauchen, wurden unterdrückt und er bestellte eine ganze Flasche Sekt, um seinen tiefen Weltschmerz hinunterzuspülen. Er war eben nicht Willi Marder, der Kaufmann, der munter mit seinem Wagen durch die Lande fuhr. War Willi der Türke, der alles vergessen wollte und dem alles umso heftiger aufstieß, der aus seinem Durchschnittsgesicht in die Maske hineinsprach. Er, der kleine und so große Unverstandene. Ihn lockte die starr grinsende Pappmaske einer Japanerin, hinter der sich das Gesicht einer Unbekannten verbarg, von der er nur wusste, dass sie ein Mensch, eine Frau war. Der Karneval ist eine günstige Gelegenheit, die Alltagsmaske, die sich auf unserem Gesicht festgefressen hat, abzulegen. Erschreckender als die Maskierten sind die Unmaskierten, wenn wir sie genau beobachten. Ihr Gesicht hat die Fähigkeit verloren, sich zu bewegen, sich zu verändern. Und wir möchten ihnen etwas wünschen von der Unbefangenheit der Kinder, von jener kindlichen Unbefangenheit, die auch die erwachsenen Narren besitzen. Indem sie ihr Gesicht bedecken, beweisen sie, dass sie eines haben. Und die vielen unbekannten, großartigen Narren, die in diesen Tagen unsere Straßen bevölkern, die Originale, die ihren Namen niemals preisgeben, beweisen, dass sie etwas besitzen, was selten zu werden beginnt. Individualität. Sich für einige Tage zum Narren zu machen, sein eigenes, verbrauchtes, abgenutztes Gesicht, diese verschlissene Maske des Alltags ablegen zu können, das beweist wirklich, dass die kindlichen Elemente im Menschen noch nicht ganz verbraucht, nicht ganz verdeckt sind. Es hat ein Philosoph unserer Zeit, ein Frommer, gesagt, dass der Mensch noch nicht ganz verloren ist, durch dessen Gesicht noch der Junge, das Mädchen hindurchzusehen ist, das er einmal gewesen ist. Obwohl ich damals erst 9 Jahre alt war, habe ich diesen riesigen Spaß mit meinem Karnevalsscherz bis heute nicht vergessen. Die Nachbarskinder waren Cowboy und Indianer, Rotkäppchen und Prinzessin. Und ich hatte eine Halbmaske im Gesicht. Warzige Gumminase mit haarigem Schnäuzer, eine finstere, schwarz umrandete Brille, das Ganze gekrönt vom ausrangierten Jägerhut meines Vaters. Mit dieser Aufmachung klingelte ich bei unserer unfreundlichen Nachbarin. Die Frau öffnete die Tür, stieß einen Schrei aus und schlug die Tür wieder zu. Es war gelungen. Vor mir, dem schüchternen Kind, hatte noch nie jemand Angst gehabt. Aber die Maske hatte aus mir einen zu fürchtenden, unheimlichen Alten gemacht. Triumph auf der ganzen Linie. Der Karneval, der Fasching, scheint jene ideale Insel der Glückseligen, auf der keine eingefahrenen Regeln mehr gelten. Der Traum, in eine andere Identität zu schlüpfen, in der Unmögliches Wirklichkeit wird, wo Poesie und Groteske aufeinanderprallen dürfen, wo das Individuum im Kostüm und hinter Maske alles sein kann. Weit weg von jener Person, die mit den Banalitäten des Alltags zu ringen hat. So wie Kinder im Konjunktiv gerne sagen, du wärest dann und ich würde dann, wo die Bürgerin sich in eine rasante Femme fatale verwandelt und der Postbote zum König wird. Einen augenzwinkernden Blick wirft Egon Erwin Kisch, der sogenannte rasende Reporter, in seiner Reportage Faschingskostüme auf den Fundus einer Münchner Maskenschneiderei. Dort verleihen sie Fantasiekostüme mit passenden Masken für die großen Umzüge. Chinesen und Nixen, Trapper und Hunnen, mexikanische Generäle und römische Gladiatoren. Ein Sammelsurium von Träumen, Karikaturen und verborgenen Wünschen. Kischs Reportage, geschrieben 1925, endet mit einer rührend nachdenklichen Szene, beobachtet in der Münchner Straßenbahn. Der Fasching ist leider vorbei, der Alltag hat das Zepter wieder in der Hand. In der elektrischen sitzt ein Münchner Mädel mit bierbraunem Haar und verträumten Augen. Vielleicht denkt es an einen Balparé, der vergangen ist, und an den silbernen Ritter Lohengrin, der so zärtlich zu umfangen wusste und dann verschwand. Auf seinem Schwan nach Montsalvatsch selbstverständlich. Die kleine Münchnerin weiß es nicht und will es gar nicht wissen, dass der edle Ritter längst wieder in der Kaufunger Straße Mandeln und Rosinen verkauft, während sein leuchtender Silberpanzer unter dem übrigen Mummenschanz da drüben in der Anstalt hängt. Es war beim Ball Paris, draußen lag schon der erste Schnee, da sprach ein Domino die Colombine an. Er küsste ihr galant vor jedem Tanz charmant die Hand. Sie war zum ersten Mal auf einem großen Ball. Es war beim Ball Paris, draußen lag schon der erste Schnee. Doch wenn es aus ist, sollte man gehen. Hauptsache es war schön, so schön, so schön. Der Karneval, das heißt raus aus der Normalität, endlich auffallen und exzentrisch sein dürfen. Sich erlauben, aus dem Rahmen zu fallen. Übermut, Frechheit und vielleicht Ausschweifungen, die man ohne Maske nicht wagen würde. Was aber, wenn der Mensch im Alltag gerade nicht in den gesellschaftlich akzeptierten Rahmen passt? Wenn er sich nichts mehr wünscht, als zur Norm zu gehören, unauffällig zu sein, so sein wie alle anderen. Der Außenseiter ist gezwungen, seine Identität zu verschleiern, sich hinter einem maskierten Ich zu verbergen. Das nach außen gezeigte, das öffentliche Gesicht wird zu einer Fiktion. Sie soll glauben machen, man sei so wie die Mehrheit, ganz normal. Ein Selbstschutz, vielleicht auch Selbstbetrug, um nicht der wahren Identität ins Gesicht schauen zu müssen. Aus Scham, aus Angst, aus Verzweiflung, nicht dazu zu gehören. Ein Lügner? Ein Scheinheiliger? Wer sich nie eine konforme Maske überstreifen musste, um dem sozialen Umfeld zu genügen, der werfe nun den ersten Stein auf jene Person, die sich eine andere Persona aneignet. Auf einen Menschen wie Yukio Mishima, japanischer Autor, der einen Kampf um seine korrekte Identität bis zur Selbstverleugnung führt. Geständnis einer Maske heißt der autobiografische Roman eines Mannes, der Männer begehrte und dennoch mit aller Kraft versuchte, eine Frau zu lieben. Hier erotische Fantasien des Jugendlichen, die den Angebeteten den blutigen Märtyrertod des heiligen Sebastian sterben lassen. Fantasien über Männer in Uniformen, Matrosen, Soldaten. Die Scham über seine einsamen Fantasien, die völlige Ungerührtheit gegenüber dem weiblichen Körper. Wie kann es sein, dass seine Schulkameraden schon beim Reden über die Frau ganz allgemein eine Erektion bekommen, sich bei ihm selber aber nicht das Geringste tut? Seine nächtlichen Fantasieorgien, seine, wie er es nennt, schlechte Gewohnheit haben so gar nichts mit der Wirklichkeit da draußen zu tun. Koshan, Mishimas Ich-Erzähler, kann seinen Freunden seine wahre Natur nicht anvertrauen. Der pubertierende Junge entschließt sich, eine Fälschungsmaschine zu werden. Er macht bei derben Witzen über Frauen mit, gibt den zynisch abgebrühten Weiberheld. Deshalb war es verkehrt, wenn ich einfach so blieb, wie ich war. Ich verabscheute mich. Und trotz all meiner Keuschheit ruinierte ich meinen Körper. Ich hatte geglaubt, durch ernsthaftes Streben, was für ein rührender Gedanke, könnte ich auch meinem kindlichen Stadium entrinnen. Es war mir noch nicht ganz klar geworden, dass das, was ich jetzt so verabscheute, mein wahres Selbst und ein Teil meines wahren Lebens war. Es war, als ob ich stattdessen glaubte, ich hätte die bisherigen Jahre nur verträumt und könnte mich jetzt dem wirklichen Leben zuwenden. Ich fühlte den Drang in mir, endlich zu leben. Mein wirkliches Leben zu leben? Selbst wenn es eine reine Maskerade werden und mit meinem wirklichen Leben überhaupt nichts zu tun haben würde, so war es für mich jedenfalls an der Zeit, endlich anzufangen und meine unbeholfenen Füße in Bewegung zu setzen. Die Reise ins Leben, ins echte Leben, soll endlich beginnen. Was immer der junge Erzähler auch darunter verstehen mag, er weiß es selber nicht. Er weiß nur, dass ihn ein wesentliches Merkmal von seinen Kameraden unterscheidet. Und dieses gilt es zu verbergen, durch ein konformes Verhalten, das Mishima die Maskerade nennt. Auch der von einem Freund aufgezwungene Bordellbesuch gerät, wie zu erwarten, zum Fiasko. Unverrichteter Dinge verlässt Koshan nach ein paar Minuten die Bettstatt der Prostituierten. Während dieser Zeit lernte ich rauchen und trinken. Das heißt, ich lernte es vorzugeben. Der Krieg hatte in uns eine seltsame, sentimentale Reife hervorgebracht. Dies rührte daher, dass wir alle in der Vorstellung lebten, mit 20 Jahren wäre unser Leben plötzlich zu Ende. Niemals erwogen wir überhaupt die Möglichkeit, dass es nach diesen paar uns noch verbleibenden Jahren ein Weiterleben für uns geben könnte. Da der Augenblick, in dem der Vorhang fallen musste, nicht in weiter Ferne zu liegen schien, hätte man vielleicht erwarten können, dass ich mich umso eifriger der Maskerade hingab, die ich mir ausgeklüngelt hatte. Doch obwohl ich mir so oft sagte, dass ich morgen damit beginnen würde, morgen ganz bestimmt, verschob ich meine Reise ins Leben von einem Tag zum anderen, und die Kriegsjahre gingen vorüber, ohne das geringste Anzeichen eines Aufbruchs. Fantastische Träume von der zukünftigen Reise ins Leben, Visionen zu erwartender Abenteuer, das geistige Bild der Persönlichkeit, die ich eines Tages sein würde, ebenso das Bild meiner entzückenden Braut, die ich bisher noch niemals gesehen hatte, Hoffnungen zukünftigen Ruhms. All diese Dinge wurden damals hübsch geordnet in einen Koffer gepackt, den ich am Tag meiner Abreise nutzen würde. Ungefähr so, wie jemand einen Reiseführer, Handtuch und Zahnbürste einpackt. Allmählich konzentrierte sich mein besessenes Denken ans Küssen auf bestimmte Lippen. Und selbst hierbei wurde ich wahrscheinlich durch nichts anderes als den Wunsch geleitet, glauben zu können, dass meine Träume edler waren als die Wirklichkeit. Ich versuchte verzweifelt, mich davon zu überzeugen, dass ich diese Lippen begehrte, obgleich ich in Wirklichkeit weder das Verlangen danach noch sonst ein Gefühl hatte. Ich verwechselte das wilde, unmögliche Verlangen, nicht ich selbst zu sein, mit der männlichen, sexuellen Gier auf die Welt, mit dem Verlangen, das daraus entsteht, man selbst zu sein. Ich gaukelte mir vor, dass ich ein Mädchen ohne irgendwelche fleischlichen Begierden lieben könnte. Es war dies wahrscheinlich das närrischste Unterfangen in der Geschichte des Menschengeschlechts überhaupt. Die herzliche, platonische Freundschaft zur 18-jährigen Sonoko soll sich in Liebe verwandeln. Das wünscht sich der Erzähler innigst. Körperliche Annäherungen gibt es nicht, nicht einmal Küsse. Für die junge Frau scheint dies ein Zeichen von höflicher Zurückhaltung zu sein. Sie hofft insgeheim auf einen Heiratsantrag. Für ihn ist es der krampfhafte Versuch, in der sogenannten heterosexuellen Normalität anzukommen. Aber seine Maskerade, die Vorspiegelung falscher Tatsachen, bringt Koshan in Gewissensnöte. Jedes Wort, das ich gesprochen und alles, was ich tagsüber getan hatte, kam mir jetzt falsch vor. Nachdem ich einmal festgestellt hatte, dass es für mich weniger qualvoll war, etwas in seiner Gesamtheit als falsch anzusehen, statt mich mit Zweifeln darüber zu peinigen, was im Einzelnen richtig oder verkehrt war, war ich allmählich immer mehr damit vertraut geworden, meine eigene Verlogenheit entschlossen und unnachsichtig zu demaskieren. Meine Maske, so sagte ich mir selbst, hatte schließlich aufgehört, Maske zu sein, weil sie Bestandteil meines Wesens geworden war. Dadurch, dass ich mir bewusst geworden war, dass ich mich als normaler Mensch maskierte, hatte ich selbst das zersetzt, was an echt normalem ursprünglich in mir gewesen ist. Das endete damit, dass ich mir wieder und wieder sagte, selbst dies sei nur eine vorgespiegelte Normalität. Ich war auf dem besten Wege, zu einem Wesen zu werden, das schließlich an nichts anderes mehr glauben konnte als an Maskerade. Doch wenn dies stimmte, dann war auch der Wunsch, Sonoko anzublicken, große Fälschung. Nichts als eine Maske, hinter der ich meinen wirklichen Wunsch verbarg, selber daran zu glauben, dass ich sie wirklich liebte. So werde ich vielleicht zu einem Menschen, der unfähig ist, wieder seine wahre Natur zu handeln. Und vielleicht liebte ich sie wirklich. Ja, der Protagonist des Romans liebt sie wirklich, auf seine Weise, platonisch, verehrend. Aber der von der Frau erhofften Hochzeit entzieht er sich mit fadenscheinigen Ausreden. Sie wird einen anderen heiraten, während der Antiheld allein bleibt und sich mit Scham und Schuldgefühlen quält. Seine eigene sexuelle Orientierung verbirgt Mishima genau wie der Protagonist im semi-autobiografischen Roman hinter einer gesellschaftlich akzeptierten Maske. 1958, 9 Jahre nach der Veröffentlichung des aufsehenerregenden Romans, geht Mishima trotz seiner Homosexualität oder vielleicht gerade deshalb eine Ehe mit der erst 19-jährigen Yoko Sugiyama ein. Die Maske bleibt drauf. Genau wie die des Protagonisten seines Romans. Seine Aussagen über seine Ehefrau sprechen Bände. Aus einer Ansprache im Foreign Correspondence Club of Japan, Tokio 1966. Mishimas Ehefrau Yoko ist ebenfalls anwesend. I needed wife and I got married. Ich brauchte eine Ehefrau und ich habe geheiratet. And the first reason I got married Yoko is, Grund Nummer eins, warum ich Yoko heiratete, because she is an artist's daughter. Sie ist die Tochter eines Künstlers. My father-in-law is a Japanese painter. Mein Schwiegervater ist ein japanischer Maler. And she has no imagination at all as for artists. Und sie hat keinerlei künstlerische Vorstellungskraft. Very important thing. Und der zweite Grund für meine Heirat, ich fühlte mich von ihr angezogen. And the second delay, of course, I got married her, because I was attracted by her. Mein Liebesleben geht relativ friedlich vonstatten. But our married life is still going on. Aber manchmal, während dieses friedlichen Lebens, wir haben zwei Kinder, manchmal kommen mir alte Erinnerungen in den Sinn. Es ist die Erinnerung an den Krieg. Yukio Mishimas angenommene Identität wird zu einer Kunstfigur. Nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg soll nach seinen Vorstellungen der Kaiser wieder die zentrale Macht erhalten. Mehrfach wird Mishima für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen, trotz seiner nationalistischen Haltung, die er öffentlich mit viel Werf vorträgt. Immer mehr nähert er sich der politisch extremen Rechten. Er gründet eine Privatarmee, mit der er im November 1970 im Hauptquartier des japanischen Militärs einen Putschversuch inszeniert. Vergeblich. Während er in selbsterfundener Uniform eine öffentliche Rede hält, in der er das System des alten Kaiserreichs fordert, lacht man über ihn. Yukio Mishima muss den Ausgang dieser letzten Selbstinszenierung gründlich vorbereitet haben. Denn nach seiner Deklaration beendet er sein Leben nach Art der Samurai, mit Seppuku, der öffentlichen Selbsttötung mit dem Schwert. Das reale Theater war und ist noch immer ein Ort der Selbsterkenntnis und zugleich der Illusion. Seit den ersten Theateraufführungen in Griechenland sind gut 2.500 Jahre vergangen. Die damaligen Star-Autoren, wie man heute wohl sagen würde, waren Aeschylus, Sophokles und Euripides. Stücke wie Die Perser, Antigone oder Medea entstanden alle im 5. Jahrhundert vor Christus. Und sie werden bis zum heutigen Tag, 2.500 Jahre später, auf die Bretter dieser Welt gebracht. Was sich geändert hat? Im antiken Griechenland war die Aufführung der Tragödien und Komödien ohne Masken undenkbar. Allerdings, weil sie aus vergänglichen Materialien hergestellt wurden, sind uns keine Originale überliefert. Wie sie ausgesehen haben, können uns nur die Darstellungen auf antiken Vasen, römischen Mosaiken und in Form von Skulpturen verraten. Was bei den Abbildungen der Masken aus jener Zeit auffällt, die seltsame Diskrepanz zwischen der ausgefeilten Sprache der antiken Theaterstücke, den Wortspielen, den Wandlungen der Bühnencharaktere und den starren und stereotypen Formen der Masken. Gekrauste Stirnfalten, aufgerissene Münder, die übrigens als Schalltrichter dienten, gedrechselte Haartrachten, eine Persönlichkeit ist für das heutige Auge kaum erkennbar. In Europa wurde es um die Theatermaske zeitweise still, weil man in der Aufführungspraxis naturalistische Bühnencharaktere sehen wollte. In anderen Regionen der Welt ist die Maskentradition nie verschwunden. Ob in Japan bei den höchst stilisierten Nu-Spielen, den farbenfrohen Vajan-Topeng-Aufführungen in Bali, der von Geistern und Prinzen durchdrungenen Oper Tibets. Im 20. Jahrhundert haben etliche herausragende Theaterleute auch in Europa die Maske wiederentdeckt, sowohl als verfremdendes Element als auch als Verdichtung einer Rolle. Bertolt Brecht mit seinem »Der gute Mensch von Sezuan«, Giorgio Strehler in Goldonis »Diener zweier Herren« mit Rückgriff auf die italienische Commedia dell'arte, Ariane Mnuchin mit ihren verzaubernden Inszenierungen in der Pariser Cartoucherie. Überhaupt hat sich in Frankreich eine höchst kreative Gemeinschaft von professionellen Maskenbauern entwickelt. Zu einem von ihnen wird uns unsere nächste Reise führen. Meine Freundin machte mich mit einem inzwischen über 80-jährigen Regisseur, Schauspieler und Maskenbauer bekannt, der zurückgezogen in einem Dorf in der Normandie lebt. Thierry François lernte und arbeitete bei innovativen Theaterleuten wie Cyril Dive und dessen Maskentheater Bâton de Folie. Unter anderem schuf er Masken für die Realisation des Gilgamesch-Epos, Bertolt Brechts Kaukasischer Kreidekreis, Medea. Auf Bali setzte er sich mit den für europäische Augen so fremden Figuren des dortigen Maskentheaters auseinander. Bis ich allerdings auch nur ansatzweise begreife, mit welcher Energie scheinbar leblose Gegenstände wie Masken eine Bühne beleben können, wird es dauern. Länger als mein Aufenthalt bei Thierry. Immer mehr Fragezeichen tauchen in diesen 2 Tagen auf. Es entsteht ein vager Blick in eine Realität mit unbekannten Koordinaten. Denn diese Masken haben nichts mit der Typologie von wiedererkennbaren Figuren zu tun. Kein »Ah ja, das ist der mürrische Alte, die junge Naive, die Boshafte oder der Geizige, der Harlekin«. Es sind zumeist Gesichter in den natürlichen Farben des Lehms oder Gips, die unter Thierrys Händen entstehen. Gebrochenes Weiß wie Eierschalen, schattiges Hellgrau, sandiges Beige. Nur selten sind sie farbig lackiert. Im Laufe seines Lebens hat sich mein Gastgeber der sogenannten neutralen Maske, der Masque Neutre, zugewandt. Sie bewegt sich außerhalb jener erzählerischen Mimik, die etwas will, ohne Eindeutigkeit und Zuschreibung eines bekannten Typus. Mais l'expérience m'a appris que un masque pourrait être très riche de possibilités d'expression sur la scène. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass eine Maske mit vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten ein großes Maß an Neutralität bezüglich der Gestaltung und Bemalung verlangt. Dadurch kann sie auf der Bühne unterschiedliche Gefühle und Emotionen ausdrücken. Eine Maske mit einem starken Gesichtsausdruck ist oftmals eine Karikatur. Eine Karnevalsmaske zum Beispiel ist zwar sehr interessant, die Hexen und so weiter, aber sie ist in ihrem Ausdruck sehr festgelegt und ändert sich nicht. Oft treten sie als ein und dieselbe Maske als große Gruppe auf. Eine weniger expressive Maske hat dagegen reichhaltigere Möglichkeiten in ihrem Ausdruck, je nachdem, wie der Schauspieler sich bewegt, wie das Licht auf ihn fällt, wo sich die Zuschauer befinden, ob es sich um ein kleines Publikum oder ein Amphitheater handelt. Neutralität bedeutet nicht Leere, sondern Reichtum. Darüber hinaus ist es für den Schauspieler sehr lehrreich, denn hinter der Maske kann er nicht grimassieren. Er muss also selber ebenfalls neutral bleiben. Denn es ist nicht er, der spricht, sondern er bietet sich dem Spiel der Maske an, um sie zu spiegeln. Wie aber kann eine Theaterfigur ohne das Gesicht des Schauspielers zum Leben erweckt werden? Mit dramatischem Text, ohne dass die darstellende Person in pantomimische Geste verfällt? Wie kann die neutrale Maske, so wie Thierry François sie bevorzugt, Individualität, Einzigartigkeit der Protagonistin eines Theaterstücks evozieren? Geht die professionelle Ausdrucksfähigkeit der Schauspielerin, des Schauspielers, hinter der Maske nicht komplett verloren? Il accepte de ne pas se mettre en avant lui-même, mais de se prêter, de servir de support à l'incarnation d'un masque. Er ist bereit, der Inkarnation der Maske zu dienen. Sie verkörpert etwas, das größer ist als er selbst, sei es eine Energie, eine Kraft, eine Vitalität, die ein Schauspieler ohne Maske nur schwerlich verkörpern kann. Ich habe Masken für die Rolle der Medea hergestellt, eine Tragödie, die von vielen verschiedenen Autoren aufgegriffen wurde. Es geht nicht so sehr darum, Medea zu verkörpern, als von ihr zu zeugen. Zeugnis abzulegen. Eine Maske, die Medea eher repräsentiert, als dass man sie sich vorstellt. Und die eigentlich nicht vorstellbar ist, weil es sich um eine legendenumwobene, alles überragende Persönlichkeit handelt. Es handelt sich um kein realistisches Gesicht, sondern um ein stilisiertes. Wie eine wandelnde Statue, ähnlich der Prozessionen in Andalusien. Man führt dort die Schmerzensmutter durch die Menschenmenge, getragen von 8 Männern. Genau so ist es, wenn eine große Maske auftritt. Eine Legende, eine Gottheit oder ein Dämon, der auf der Bühne erscheint. Une figure de légende. Ein Dieu oder ein Dämon, die apparaît sur scène. Eine Frage, die mich von Anfang an bei der Beschäftigung mit Theatermasken umtrieb: Wird der darstellende Mensch ein anderer, wenn er die Maske trägt? Oder bekommt die Maske ein Eigenleben, wenn sie mit dem Gesicht des Darstellenden verschmilzt? Was eigentlich eine unsinnige Frage ist, denn als rein stofflicher, materieller Gegenstand ist nur logisch, die Maske an sich kann sich nicht verändern. Aber Thierry François fällt mir ins Wort. Doch, sie ändert sich. Das ist der Vorteil bei einer stilisierten Maske. Je nachdem, wie sich der Darsteller bewegt, wie das Licht auf die Szenerie fällt, wie er den Kopf bewegt, ändert sich die Maske. Es scheint, dass sie sich nicht bewegt. Aber die Schatten, die Beleuchtung drücken sehr tiefe Gefühle aus. Die Maske macht den Eindruck, als würde sie sich nicht bewegen. De facto bewegt sie sich. Als komplette Gesichtsmaske sagt sie auch viel über das Schweigen aus. Die Augen sind in die Maske hineingearbeitet. Man sieht nur die Reflexion der Pupille und nicht das Auge selber. Dadurch hat die Maske ihren eigenen Blick, ist noch präsenter, noch rätselhafter. Sie ist also kein Accessoire, das auf den Kopf des Schauspielers gesetzt wird. Nicht nur das Gesicht ist maskiert, sondern der gesamte Körper wird transformiert. Alors que même dans un acteur ou une actrice de texte. Bei einem Schauspieler mit Text, aber ohne Maske, ist man oft auf die psychologische Seite fokussiert. Mit Maske ist die poetische Dimension ein sich öffnender Raum mit lyrischen oder epischen Qualitäten, die sich körperlich übertragen. Ich will damit sagen, wenn man die Maske anschaut, fragt sie, wer bist du? Korporellement et visuellement avant même, c'est-à-dire c'est comme si le masque, quand on le voit, il nous disait qui es-tu? Es regt sich zum wiederholten Male die Lust auf Widerspruch in mir. Wie könnte eine Maske, auch wenn sie durch Lichteinflüsse und Bewegung des Trägers die Illusion einer Veränderlichkeit erzeugt, den Ausdruck des lebendigen Gesichts übertreffen? Das menschliche, individuelle Antlitz ist das Intimste, Persönlichste, was wir haben. Sogar ein unbewegliches Gesicht mit starrem Ausdruck kann ohne ein einziges Wort Emotionen ausdrücken. Ja, das stimmt. Das Gesicht drückt die Einzigartigkeit aus. Wenn ich dich in diesem Augenblick anschaue, sehe ich Kerstin. Aber zugleich ist dieses Gesicht ebenfalls eine Maske. Etwas, das uns während der Jugend die Eltern vermacht haben. Eine Konstruktion, das man innerlich geformt hat durch Reaktionen und Verhalten anderer Leute, auch durch den Wunsch, anders als die Eltern sein zu wollen oder sich aus Bestätigung anzupassen, damit man begreift, wer man ist. Aber wenn ich dir eine Maske aufsetze, kann ich nicht dich sehen. Ich will jenseits von dir blicken. Das, was ich mit dir teilen kann. Ich will eine andere, menschliche Gemeinsamkeit sehen. Ein nacktes Gesicht. Einige weiße, eher naturfarbene Gesichter aus Gips hängen an den Holzbalken seines Ateliers. Abstrakte Schönheiten, deren Geschlecht kaum zu benennen ist. Thierry bietet mir an, eine seiner neutralen Masken selber aufzusetzen. Vor dem Spiegel sehe ich meine Gestalt mit dem unbekannten Gesicht. Ohne Gedanken, wen oder was ich darstellen könnte, setzt sich mein Körper in Bewegung. Auf der Stelle verändern sich Haltung und Körperspannung. Ich sehe nicht mehr mich selber im Spiegel. Dann ein Schock, als ich mich mit der Maske durch die Werkstatt bewege. Denn der Blick auf die Welt ist auf wenig mehr als den sogenannten Tunnelblick reduziert. Nur ein winziger Ausschnitt der Umgebung ist sichtbar. Eine Maske selber auszuprobieren, ist ein wahrer Augenöffner, weil die Augen selber so wenig sehen können. Alles passiert durch die reduzierten, genau abgemessenen Gesten und Bewegungen. An den Wänden seines rustikalen Wohnzimmers fallen mir eine Reihe Fotos ins Auge. Naturaufnahmen, in denen die Masken in einem eigenartigen, fast mystisch wirkenden Kontext auftauchen. Wie Geister, die sich auf Baumstämmen und Felsbrocken manifestieren und mit ihrer natürlichen Umwelt verschmelzen. Es sind Masken aus Gips, die Thierry François ohne Vorplanung erschafft. Eine schnelle und, wie er sagt, rohe Arbeitsweise. Sie sind speziell für eine Platzierung in der Natur erdacht. Wo genau sie befestigt werden, entscheidet er erst nach Fertigstellung. Dass das Wesen, der Ausdruck von Masken, den von der Natur vorgegebenen Formen entsprechen kann, werden Menschen mit Fantasie oder kleine Kinder ohne Mühe verstehen. Wenn wir uns in Zeiten zurückdenken, in denen wir Wolkenformationen mit mysteriösen Tieren verglichen, Felsvorsprünge uns an Gesichter von Riesen erinnerten oder ein Baumstumpf im Nebel vielleicht ein Zwerg sein könnte. Les masques sont très vivants, même posés simplement sur un rocher ou sur un tronc d'arbre. Die Masken sind sehr lebendig, sogar wenn man sie einfach auf einen Felsen oder einen Baumstamm setzt. Die Bäume, die Felsen, die Pflanzen scheinen sich nicht zu bewegen. Aber de facto bewegen sie sich. Sehr langsam und still. Genauso wie die Masken. Sie sind starr und bewegen sich trotzdem. Darüber hinaus zeigt es mir, dass nicht nur der Körper eines Schauspielers oder einer Schauspielerin lebendig ist. Sogar wenn die Maske an einem Baum oder Felsen fixiert wird, ist sie wie zu Hause. Das ist ein bisschen geheimnisvoll. Das spricht auch von dieser tiefen Energie, die die Maske mit einem Baum teilt. Zudem kann man die Rinde von Bäumen mit den Masken vergleichen, die ich herstelle. Etwas grimmig, aus sehr sichtbarem Material, nicht geglättet. Sie teilen diese Art von Physiognomie miteinander, aber auch diese besondere Stille, den Wind. Die Maske ist dabei ein Fürsprecher, ein Verstärker des Lebens, ein Resonanzkörper. Intercesseur, un médiateur, un transmetteur, un amplificateur de vie, une caisse de résonance. Auch nach 2 Tagen als Gast bei Thierry François und langen Gesprächen will es mir nicht in den Kopf. Wie soll sich ein materieller Gegenstand, der kein biologisches Leben in sich trägt, verändern? Die Maske bleibt doch nur ein Gegenstand, wenn auch noch so poetisch und künstlerisch gestaltet. Erst Monate später fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Wie die kleinste Geste eine Bedeutung bekommt, jede scheinbar unscheinbare Bewegung den Ausdruck der Maske verändert. In einem ganz anderen Kontext, mit einer völlig anderen Darstellung von Masken. Der Weg führt zu Familie Flöz, einem international agierenden Maskentheater aus Berlin. Thank you. Die Kompaniefamilie Flöz wird also meine Zweifel an der Beweglichkeit und, nennen wir es, Verlebendigung von Masken, endgültig widerlegen. In den Bühnenproduktionen des Ensembles blieb mir jedes Mal der Mund offen stehen. Da scheinen echte Menschen, wie aus dem Leben gegriffen, mit den Tücken des Alltags zu kämpfen. Ohne Worte verkörpern die Darsteller Figuren, denen wir anscheinend in echt begegnet sind. Ohne Worte erzählen die Darstellenden hinter ihren Masken über Missgeschicke oder gerade noch mal gut gegangenes. Ohne Worte mit Masken, die dem Menschen so ähnlich sind, die nichts Fremdes, Abstrahiertes an sich haben und doch fern von jedem Naturalismus gestaltet sind. Es sind Charaktere, die an die eigenen Unzulänglichkeiten erinnern, an das Slapstick-artige Scheitern, vor dem niemand gewappnet ist. Der mürrische Hausmeister, das überforderte Elternpaar, die einsame Greisin, das widerspenstige Kind. Die Ästhetik der Masken von Familie Flöz scheint diametral entgegengesetzt zum französischen Maskenbauer Thierry François. Und dennoch komme ich im Gespräch mit Michael Vogel, Mitbegründer und künstlerischer Leiter, endlich dem Geheimnis der beweglichen, lebendigen Masken ein Stück näher. Die große Frage gleich zu Anfang: Wo ist der Zaubertrick, der einen starren Gegenstand in etwas anscheinend Lebendiges verwandelt? Ich habe angefangen in den 80ern mit Masken, und was mich als Zuschauer interessiert hat, war, dass die Masken lebendig werden. Dass das, was da auf der Bühne zu sehen ist, eben nicht eine Stilisierung ist oder ein Symbol für etwas, sondern ein lebendiges Wesen. Also dass die Maske als ein Werkzeug lebendig wurde und einen lebendigen Menschen erzählt hat. Und dieser Vorgang, der fasziniert mich heute noch. Die Maske sein muss in einer gewissen Weise holistisch komplett 100% sein. Und das ist das Schöne am Maskenspiel, aber auch das Furchtbare, wenn du nicht reinkommst, also wenn diese Symbiose eben nicht stattfindet. Also wir versuchen, oder Hayo versucht, die Masken sehr offen zu bauen. Wenn jetzt jemand grinst, dann kann er eben nur grinsen. Das heißt, jede Maske ist erstmal asymmetrisch, dass sie ganz viele Ausdrucksmöglichkeiten oder Bewegungen zulässt im Zuschauer oder an Imagination, die eben das Leben der Maske dann entstehen lässt. Und das andere ist einfach der leicht geöffnete Mund, meistens, der auch wieder in Bewegung, besser in Bewegung kommt, wie wenn er geschlossen ist oder irgendeine Muskulatur am Arbeiten ist. Deswegen sagen alle immer wieder, die sehen ja alle so ein bisschen dümmlich aus, ja? So wenn die so mit dem entspannten Kiefer da sind. Dadurch können sie dann plötzlich sich bewegen und können lachen oder eben auch sehr erschrocken aussehen, aber auch wütend sein. Und. Also das ist nur möglich dadurch, dass die Maske nicht so fest irgendeine Emotion zeigt. Man kann mit den Masken ja unglaublich, also in Nullzeit von total traurig auf sehr lustig, auf wieder tief berührend umschalten. Also man kann Tragödie und Komödie in einem Abend zeigen. Aber wie erweckt der Darsteller eine Bühnenfigur zum Leben, wenn er hinter der Maske seine Gesichtsmimik nicht einsetzen kann? Denn das Gesicht, so bestätigte es auch Thierry François, ist das Individuellste, über das der Mensch verfügt. Das Ego verschwindet und diese Identifikation mit etwas Fremdem, mit etwas Anderem, kann natürlich viel weitergehen. Also durch dieses Verstecken und gleichzeitig Zeigen. Weil viele sagen, ihr müsst dann sehr groß spielen und sehr alles zeigen. Nee, wir müssen es nur genau spielen. Es muss nur da sein, in dem richtigen Moment, wenn der andere fertig ist und der Fokus zu mir kommt, dann muss es da sein. Nicht vorher, nicht danach. Das ist das Schwierige. Aber es muss nicht, nicht eigentlich vergrößert werden. Die Masken vergrößern an sich schon. Es muss nur da sein zwischen den Menschen. Die Situation, das Gefühl, der Atem. Es muss einfach in dem Moment passieren, dass es lesbar ist für den Zuschauer. Aber es ist etwas, was wir alle können. Also es ist ein emotionales Wesen, was ich nicht erkenne, was ich nicht einordnen kann. Das ist was Fremdes. Und trotzdem ist durch das Fremde, geht das eben sehr tief rein. Das ist das Tolle an den Masken. Wir erkennen uns im Fremden. Wir erkennen uns im Fremden, weil die Bühnenfiguren die ganze Klaviatur menschlicher Emotionen und Erfahrungen sichtbar machen, ohne stereotype Parodien zu bedienen. Mit Masken, die sich in ihrer Gestaltung der menschlichen Physiognomie annähern. Aber als Michael Vogel am Ende unseres Gesprächs in der Garderobe einige Masken zeigt, trifft mich große Enttäuschung. Denn die auf der Bühne überzeugenden Figuren reduzieren sich von nahem betrachtet auf wenig ausdrucksvolle Gegenstände aus Pappmaché. Ohne Leben, ohne Emotionen. Nichts, das einen berühren könnte. Und endlich wird es klar. Der Mensch unter der Maske animiert im wortwörtlichen Sinne sein zweites artifizielles Gesicht. Durch die beseelte Lebendigkeit des menschlichen Körpers erfährt die materielle Ebene eine Transformation. Die Anima des Darstellenden überträgt sich auf die Maske. Und diese beginnt zu leben. So langsam beginne ich zu verstehen. Können also leben, so die Überzeugung von Schauspielern und Maskenbauern. Mehr noch, sie haben ein Eigenleben. Was in die europäisch rationalen Köpfe nicht hinein will, ist für Angehörige traditionell geprägter Gesellschaften fester Bestandteil ihrer Kultur. Dort sind Masken lebendige Mitglieder des rituell-spirituellen Lebens, Brücke zur geistigen Welt der Verstorbenen. Ob am Polarmeer bei den Inuit-Völkern, in Polynesien mit seinen tausenden Pazifikinseln, im subsaharischen Afrika zwischen Togo und Tansania, in den Hochanden oder im Amazonas-Urwald. Überall auf der Welt sind Masken entstanden. Aber wer die Masken fabriziert hat, bleibt in der Regel ein Geheimnis und ist mit einem Tabu belegt. Masken werden verehrt und gefürchtet. Der westliche Mensch bestaunt und bewundert die Vielfalt und Kunstfertigkeit der traditionellen Masken. Aus Pflanzenfasern oder Holz gefertigt, mit Federn oder mit Muscheln besetzt, mit Tierzähnen, Textilien und Farbpigmenten versehen. In den allermeisten Fällen können wir allerdings wenig oder besser gesagt kaum etwas über die Bedeutung und die Funktion erfahren. Denn afrikanische Masken waren in der Regel mit Geheimwissen belegt, zu dem nur Initiierte Zugang hatten. Aber auch dieses Wissen ist fast überall verloren gegangen. Christliche Missionare verteufelten die spirituellen Rituale der zu bekehrenden Heiden, sagten den Einheimischen Höllenfeuer und ewige Pein voraus. Was Priester und Heilsbringer den Leuten nicht austreiben konnten, erledigten später Kolonialherren und selbsternannte Ethnologen. Die Expeditionen zu den Wilden im kolonialen Busch gipfelten im umfassenden Raub der lokalen Kulturgüter. Sie landeten in dem neu geschaffenen sogenannten Völkerkundemuseen. Es sind faszinierende Orte, die zeigen oder zeigen sollen, wie Menschen in weit entfernten Regionen der Welt leben oder besser gesagt früher lebten. Wie sie sich kleideten, woran sie glaubten. Man kann Alltagsgegenstände wie Töpfe, Mörser, Jagdgerät betrachten und man kann ihre traditionellen Kunstwerke bestaunen. Figurinen aus Holz oder Lehm, Bronzestatuetten und Masken. Masken, vor allem Masken, menschenähnliche oder abstrakte, Tiergestalten und Ungeheuer. Also Kunstwerke? Von welchem Künstler denn hergestellt? War es überhaupt ein einzelner, identifizierbarer Künstler? Sommer 2023. Wir befinden uns im Kölner Museum Kulturen der Welt. Hier findet einer der Höhepunkte des Festivals Afrikolon statt. Der Kameruner Choreograf und Tänzer Zora Snake führt seine Performance Opéra du Villageois, Oper der Dorfbewohner, auf. Zu sehen war sie bereits Open Air auf Festivals in Kigali, Liège, Kapstadt, Paris. Und nun zum ersten Mal in einem Museum, einem Ort voller Objekte aus dem afrikanischen Kontinent. Die Musikerin und Regisseurin Madly Mandy Silva führt das Publikum auf einer Querflöte spielend in die erste Etage. Es hat etwas von einer würdevollen Prozession an sich. Dort im Museumssaal bewegen wir uns auf eine zentrale Glasvitrine zu. Das Ausstellungsobjekt darin ist ein Mensch. Ein Mensch mit bloßem Oberkörper in einer geschlossenen Vitrine. Den Kopf verborgen unter einer schwarzen Stoffmaske, die bis zu den Knien reicht. Augenlöcher und Ohren der Maske sind rot umrändert. Das menschliche Antlitz ist zu einem Etwas geworden, undefinierbar, rätselhaft. Zora Snake, der Performer, beginnt sich in seinem Glaskasten zu winden. Die langen Stoffstreifen der Maske fliegen um den zappelnden, sich biegenden Körper. Etwas wird lebendig, das zuvor nur Objekt war. Etwas, das man ohne Scham anschauen kann. Ein Ding, das nicht zurückschauen kann, sicher verwahrt in einer Museumsvitrine. Menschen wie du und ich stehen drumherum, sehen dem Maskierten, dem Etwas, beim sich winden und aufbegehren zu. Eben noch Objekt, schlägt er nun fordernd gegen die Glaswände, bis sich die Vitrinentür öffnet und der Mensch in den offenen Raum tritt. Er schreitet mit schlangenartigen Bewegungen auf einen kleinen Schaukasten zu. Darin befindet sich eine Statuette aus Kamerun, seinem Heimatland. Der zuvor angeschaute Performer ist nun zum Handelnden geworden. Mit mal rasenden, mal beschwörenden Bewegungen tanzt er vor dem geraubten Objekt seiner Vorfahren. Ist es noch eine gestaltete Performance? Oder erweckt der Künstler die zu Museumsstücken degradierten Figuren zum Leben? Ist es magisch aufgeladene Anrufung der Ahnen? Verkörpert sein Tanz Wut und Trauer über den Raub der heiligen Figuren? Zora Snakes Gesicht bleibt unsichtbar, bedeckt mit der langen schwarzen Stoffmaske. Wohin sollen wir nun schauen, wenn sich der sprechende Mund, die fokussierten Augen verweigern? Ich stehe ungeschützt vor einem Schemen, der alles von mir sieht und nichts von sich zeigt. Unser Gespräch am nächsten Tag meandert. Vieles bleibt unbeantwortet. Es ist zu offensichtlich, dass die Opéra du Villageois mehr ist als eine theatralische Inszenierung. Während des Interviews überkommt mich unerwartet Befangenheit. Denn welches Recht habe ich als Weiße, als Europäerin, mit meinen Fragen in die Spiritualität des beraubten afrikanischen Kontinents einzudringen? Nach der Bedeutung und Herkunft der schwarzen Textilmaske zu fragen. Masque que j'ai en tissu est accompagné du costume et c'est le costume du chef. Zu der Stoffmaske, die ich trage, gehört ein Kleidungsstück, das Gewand des Oberhaupts. Wenn er aus seinem Haus tritt, erhebt sich das ganze Dorf in Stille. Das ist die Tradition der Maske. Wenn diese Maske erscheint, gibt es keine Musik, nichts, niemand redet laut. Man schaut, bis er sich auf seinem Thron niedergelassen hat. Denn er ist der Grand Chef, das große Oberhaupt. Er ist wie ein Elefant. Und die Maske, die Zora Snake bei der Performance trug, mit schwarzen Ohren, langer zum Knie reichender Nase? C'est inspiré de l'éléphant. Si tu vois un éléphant ici, tout d'un coup, tu vois, il y a une présence. Das ist der Geist des Elefanten. Wenn du einen Elefanten siehst, dann du siehst ihn vor dir, die Stärke, die Macht. Der König mit seiner Macht. Wenn du nicht initiiert bist, kannst du diese Maske nicht tragen, denn sie repräsentiert das Herrscherhaus. Wenn jemand, der nicht zum Herrschergeschlecht gehört, die Maske trägt, wird er von den Ahnen bestraft werden. Mit sowas spielt man nicht. Das wäre Blasphemie gegenüber dem Ritual. Dafür muss man teuer bezahlen. Le rituel. Sinon tu vas payer cher, en fait. Jede Maske ist einem Geheimbund gewidmet. Wenn man ein Museum besucht, ist es wichtig, das zu wissen. Man kann nicht über Kunstobjekte sprechen und die physische Seite betrachten. Denn es sind göttliche Dinge, die einem spirituellen Werk entsprungen sind. Es ist die Geschichte eines Volks. Es ist die Geschichte eines Volkes. Um auf die Maske zurückzukommen, sie ist dem Herrscherhaus geweiht. Ich bin damit zum geheiligten Haus gegangen und habe meinen Ahnen erzählt, dass ich eine symbolische Performance machen möchte. Ich liebe diese Maske sehr. Ich habe sie im heiligen Haus niedergelegt und gesprochen, so wie ich mit Ihnen jetzt spreche, damit die Maske gesegnet wird. Damit die Leute, die die Performance sehen werden, sich nicht nur auf die Maske fokussieren, sondern auf die ganze Kraft und Macht, die sie für die Obrigkeiten, Schäferie und das ganze Volk symbolisiert. Es ist ein lebendes Schauspiel. Hier in Deutschland, in Köln, ist es das erste Mal, dass ich die Inszenierung an ein Museum angepasst habe und die Idee hatte, den Auftritt in einer Vitrine zu beginnen. Das ist eine Aufgabe, in unseren Dörfern die Masken zu rekonstruieren, auch wenn die Originale alle gestohlen wurden. Wir werden sie rekonstruieren. Wir feiern damit unsere Vorfahren. Sie wurden unterworfen, aber das Land Kamerun existiert. Les ancêtres qui se sont battus pour que ce Cameroun aujourd'hui existe et on les célèbre à vie. Um die Lebenden zu feiern, wird auch ein Ritual durchgeführt, das das Erbe der Masken in Erinnerung ruft. Rituel auquel on convoque ces masques comme héritage. Gestern kam ein Bruder aus Guinea auf mich zu und sagte, es wäre ein Traum, wenn ich in Paris im Musée Quai Branly spielen würde. Ich muss dort spielen, weil es in Branly unzählig viele Werke aus Kamerun gibt. Exkurs oder besser gesagt Exkursion zum Ethnologischen Museum Quai Branly in Paris. Eine größere und beeindruckendere Sammlung an Masken aus allen Regionen der Welt habe ich nirgendwo gesehen. Durch Lichtinstallationen in Szene gesetzt, ästhetisch gehängt in transparenten Glaskuben. Masken in mysteriösen Tierformen oder mit anthropomorphen Gesichtern, naturalistisch oder völlig abstrakt. Hybride Mensch-Tierwesen mit dunklen Augenhöhlen oder schmalen Schlitzen. Mit verschlossenen Mündern oder aufgerissenen Mäulern voller Zähne. Manche verbergen komplett das Gesicht, andere werden wie ein Helm auf dem Kopf getragen. Aus Kupfer oder Raffia, aus Stoff oder Holz, mit eingearbeiteten Perlen, Muscheln oder Federn, überlebensgroß oder winzig klein. Masken mit meterhohem Aufbau, mit farbigen Mustern oder monochrom und glatt poliert. Sie sind von poetischer Schönheit oder gruselig, faszinierend und immer rätselhaft. Im prachtvoll gestalteten Kunstkatalog Masken, Meisterstücke des Musée Quai Branly, stoße ich auf das Foto einer Elefantenmaske, ganz ähnlich jener, mit der Zora Snake seine Performance aufführt. Über die Provenienz, also die ursprüngliche Herkunft dieser seltenen Elefantenmaske aus Kamerun, wird nichts gesagt. Ein großer Teil der afrikanischen Masken, Figurinen und Kultgegenstände des Pariser Musée Quai Branly stammt aus der sogenannten Expedition Dakar Djibouti 1931 bis 1933, wobei der Begriff stammt mir Unbehagen bereitet. Wie soll man es nennen? Wurde gesammelt? Wurde erworben? Oder gar entdeckt? Die 22 Monate dauernde Expedition Dakar Djibouti gilt auch heute noch als Beginn der Ethnologie in Frankreich. Sie führte zum Teil in Regionen, in die bis dato kaum ein Europäer seinen Fuß gesetzt hatte. Unter anderem in die unzugänglichen Dörfer der Dogon an den berühmten Felsabstürzen von Banyagara. Geleitet wurde die Expedition Dakar Djibouti von Marcel Griol, assistiert durch Michel Leris. Beide werden bis heute in einem Atemzug als Ethnologen und Forscher bezeichnet. Am Ende ihrer fast zweijährigen Reise brachten sie über 3000 Objekte nach Frankreich aus dem heutigen Mali, Tschad, Nordnigeria, Kamerun, Côte d'Ivoire. Die Reise wurde von Michel Ries minutiös in Form eines Tagebuchs festgehalten. Wenn die weißen Herren in Begleitung von einem französischen Fotografen, einem Musikwissenschaftler, einem Journalisten mit einem Tross von Trägern in ihre Dörfer einfielen, hatten die lokalen Oberhäupter, spirituellen Führer und Ältesten nicht viel zu sagen. Denn schließlich war die bereiste Region vom Atlantik bis zum Roten Meer französisches Kolonialgebiet und ihre Bewohner somit französische Untertanen. Der Auftrag für den Expeditionsleiter Marcel Griol hieß: Sammelt in diesen unbekannten, exotischen Gegenden der Welt, was ihr nur sammeln könnt. Dann können wir zu Hause die Sitten unserer afrikanischen Kolonien katalogisieren und der Öffentlichkeit vorzeigen. Griots Begleiter und Assistent Michel Ries hielt die Expedition Dakar Djibouti in entlegene Dörfer, in Savannen und durch reißende Flüsse in seinem Tagebuch fest, veröffentlicht unter dem Titel L'Afrique Fantôme, Phantom Afrika. Die folgenden Eintragungen beziehen sich auf das Volk der Dogon, das an den senkrechten Hängen der spektakulären Felsenkette von Banyagara lebt. Das Gebiet gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Eine detaillierte Beschreibung, wie die europäischen Museen an viele ihrer exotischen Schätze kamen, findet man wahrscheinlich nirgendwo. Lesen wir also aus Phantom Afrika, notiert von Michel Ries, wie ein mit Lebenskraft aufgeladener, mit Tabu belegter Fetisch, ein Kono, ins Gepäck der französischen Entdecker gerät. 6. September 1931. Kriol verfügt dann und lässt dem Dorfältesten ausrichten, dass als Vergeltung dafür, dass man uns hier offensichtlich zum Besten hält, der Conot gegen ein Entgelt von 10 Francs auszuliefern sei, wenn der Dorfälteste und die Notablen des Dorfes nicht von der angeblich im Lastwagen versteckten Polizei abgeführt werden wollen. Entsetzliche Erpressung. Der Dorfälteste ist am Boden zerstört. Der Chef des Conot hat erklärt, dass wir unter solchen Umständen den Fetisch mitnehmen können. Aber die paar Männer, die dageblieben sind, scheinen derart fassungslos, dass uns jetzt wahrlich der Brodem des Sakrilegs in den Kopf steigt und wir uns auf einmal mit einer uns weit überlegenen Macht begabt sehen. Kriol und ich verlangen, die Männer sollen den Conot herausholen. Da sie aber alle ablehnen, gehen wir selbst hinein, wickeln den heiligen Gegenstand in die Plane und schleichen uns wie Diebe hinaus. Der entgeisterte Dorfälteste ergreift die Flucht und treibt seine Frau und seine Kinder mit gewaltigen Stockschlägen in die Hütte zurück. Wir gehen durch das jetzt vollkommen menschenleere Dorf, und in Totenstille erreichen wir die Fahrzeuge. Dem Ältesten werden 10 Francs überreicht, und dann machen wir, dass wir wegkommen, umgeben von einer Aura besonders mächtiger und unverfrorener Dämonen oder Schweinehunde und die Leute in ihrer Verblüffung zurücklassend. Sobald wir an unserer Etappe in Djabougou angekommen sind, packen wir die Beute aus. Eine riesige Maske von unbestimmbarer Tierform, leider beschädigt, aber vollständig mit geronnenem Blut überkrustet, das ihr die Majestät verleiht, die das Blut allem verleiht. 7. September 1931. Bevor wir Djabougou wieder verlassen, gehen wir ins Dorf und entführen noch einen zweiten Conot, den Kriol ausfindig gemacht hat, als er heimlich in die Fetischhütte eindrang. Diesmal nehmen Lutin und ich die Angelegenheit in die Hand. Mit einem Jagdmesser trennt Lutin die Maske von ihrem federgeschmückten Kostüm ab, mit dem sie zusammenhängt, und übergibt sie mir zum Einwickeln in das mitgebrachte Packleinen. Die betreffende Maske und das federgeschmückte Kostüm sind im Musée Quai Branly ausgestellt. Die im Folgenden in Phantom Afrika beschriebene Mutter der Maske gehört ebenfalls zum Bestand des Musée Quai Branly. Um das Geheimnis der Mutter der Masken gegenüber den Franzosen zu verbergen, verbreiteten die damaligen Dorfältesten alle möglichen Fehlinformationen. Zuletzt wird Michel Leris das Versteck des Heiligtums doch noch finden. November 6, 1931. Wir finden in einem waagerechten Spalt einer ehemaligen Maskenhöhle ein sehr großes, zerfressenes und ausgewaschenes Holz. Eine Mutter der Maske in Schlangenform. Eine Maskenart, wie sie heute nicht mehr hergestellt wird. Ohne Zweifel eine jener geheimnisvollen alten Masken, die die Ahnen ausrangiert und in den Grotten untergebracht haben und von denen man erzählt, dass sie in bestimmten Abständen wieder den Kopf vorstrecken. In 2 Teile zerlegt, wird die Maske sorgfältig verpackt. Was es mit dieser rätselhaften Mutter der Maske auf sich hat, die für den unwissenden Betrachter aus Europa wie eine lange verblichene Holzplanke aussieht, erfährt man in dem Buch La Mère des Masques. Un Dogon raconte. Die Mutter der Masken, ein Dogon erzählt. In Form der oralen Überlieferung gab der 39-jährige Sikou Ogubara Dolo über mehrere Wochen der französischen Kulturredakteurin und Philosophin Catherine Clément einen tiefen Einblick in die Traditionen, Spiritualität und den Alltag der Dogon. Die über 90 Jahre zurückliegenden Raubzüge haben die ortsansässigen Menschen nicht vergessen. Im Jahr 1998 erzählte der Chronist der europäischen Autorin: Unsere Opfergaben legen wir einmal im Jahr vor den Statuetten unserer Verstorbenen nieder. Das sind kleine Figurinen, die die Seele von jedem Einzelnen verkörpern. Sie wurden damals außerhalb des Dorfs in Höhlen gestellt, aber die Antiquitätenhändler und gewisse Touristen sammelten sie säckeweise ein. Sie haben sich nicht mit den Statuetten zufrieden gegeben. Sie stahlen sogar die heiligen Masken in der Höhle der Mutter der Masken. Die Fremden wussten, dass sie sich an einem kultischen Ort befanden. Außer zwei Türflügeln und einem Steinhaufen davor gab es keine weitere Schutzvorrichtung. Damals wurden die Besucher, die zu uns kamen, wie die Götter angesehen. Man musste ihnen Respekt entgegenbringen, alle ihre Wünsche erfüllen und ihnen ja keine Vorwürfe machen. Dafür wurden wir dann ausgeplündert. Was ist die Mutter der Masken? Zunächst einmal ist es ein Geheimnis. Ich kann nicht viel darüber enthüllen. Sie ist bis zu 3 oder 4 Meter hoch und wird nicht vor dem Gesicht getragen, sondern mit den Händen gehalten. Der Träger passt auf, dass sie seinen Körper nicht berührt. Sie ist aus Holz, sehr schwer, riesig groß. Sie darf keinesfalls berührt werden, egal von wem. Sie ist mit dem Tod verbunden und kommt nur in der Dunkelheit heraus. Die Mutter der Masken ist unsichtbar. Für uns alle ist sie die große Maske. Und diese riesige Maske ist vor allen Dingen ein Geräusch. Zunächst lässt man die Schwirrhölzer kreisen. Das zeigt an, dass die große Maske herauskommt. Die große Maske wird ab jetzt einen Monat lang jede Nacht schreien. Wenn ein Ältester stirbt, verkündigt sie die Neuigkeit. Die Schwirrhölzer kommen zur tiefsten Nacht heraus. Frauen und Kinder verstecken sich, denn die Mutter der Masken hat ihnen verboten, sie zu sehen. Ob sie anwesend ist? Sicher ist, dass ihre Stimme stöhnt. Sie ist nur für einen kurzen Moment mit ihrer Energie da. Das alles passiert nur bei einer Trauerfeier, ungefähr 3 Jahre nach der Beerdigung eines Ältesten. Eine neue Mutter der Masken wird alle 60 Jahre hergestellt. Nachdem sie geschnitzt wurde, ist sie nun diejenige, die hervortritt. Die anderen ruhen in der Maskenhöhle. Selbstverständlich kann ich sie Ihnen nicht zeigen, noch nicht einmal den Ort. Es gibt eine Höhle, und dort befindet sich die Mutter der Masken. Und falls Sie heute Nacht Ihre Stimme hören, gehen Sie nicht vor die Tür. Im Juni 2023 bot das renommierte Auktionshaus Sotheby's einen Teil der Sammlung Hélène Leloup an. Madame Leloup galt als Frankreichs wichtigste Kunsthändlerin für Objekte des afrikanischen Kontinents, besonders aus Mali, das sie seit den 50er Jahren bereiste. Sie war zudem Ausstellungskuratorin im Musée Quai Branly. Unter anderem stand folgendes Objekt in der Auktion von Sotheby's aus dem Nachlass der Kunsthändlerin zum Verkauf an. Maske der Dogon, 34 Zentimeter hoch. Diese Maske aus der Sammlung Hélène Leloup ist außerordentlich selten und ein bedeutendes Beispiel der Kategorie der Alabarga, der erste Maskentyp, der bei den Dogon entdeckt wurde. Marcel Griol hat in seiner Arbeit 1938 über die Geschichte dieser wichtigen Maskenart geschrieben: Offensichtlich stammt die zu versteigernde Maske aus der Expedition Dakar Djibouti. Geschätzter zu erzielender Auktionspreis 120 bis 180.000 Euro. Im Herbst 2024 bot auf dem Pariser Antikmarkt Paul Bersabet, ein Kunsthändler, folgendes Objekt an. Masque d'un Elephant, Kamerun, Verkaufspreis 3.400 Euro. Die Elefantenmaske ist ein Original aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zu erwerben auf einem Antikmarkt. Der Kameruner Künstler Sora Snake kann dagegen bei seiner Performance nur auf eine Reproduktion zurückgreifen. Nach dem Interview fragte ich den Künstler, ob er mir seine Maske von nahem zeigen wolle. Aber die Antwort wusste ich schon vorher. Die Maske von William Butler Yeats. Nimm ab die Maske, glühend von Gold, mit Augen von Smaragd darin. Nein, Liebster, du hast ja doch wissen gewollt, ob's Herzen gibt, die wild und weise sind und doch nicht kalt. Ich wollte nur sehen, was ist und wirklich gilt, sei's Liebe, Täuschung oder Hass. Nur von der Maske ist dein Geist erfüllt, sie hat dein Herz erregt. Du sahst nicht das, was sie verhüllt. Bist du nicht meine Feindin? Sage mir, und bin ich dir noch teuer? Ach, Liebster, lass uns schweigen hier. Was macht das schon? Zählt nicht allein das Feuer in mir, in dir? Die Maske als erotischer Fetisch. Sie erlaubt dir, was du nicht zu tun wagst. Dich unter der Maske aus Leder oder Latex zu unterwerfen oder zu beherrschen und zu strafen. Der bekannteste erotische Text, der die Unterwerfung der maskierten Soup feiert, ist wahrscheinlich die Geschichte der O, geschrieben von der französischen Übersetzerin und Journalistin Anne-Cécile Duclos. Der Dom, Sir Stephen, der Herrscher der Protagonistin O, lässt sie aus einer Kollektion Tiermasken, die ihr passend erscheinende, auswählen. Einen Waldvogel. Ästhetisch gestaltet, aber eben eine Tiermaske. O wird sie von nun an nicht mehr abnehmen. Ihre Identität verschwindet. Sie wird für alle sexuell verfügbar. Die Philosophin und Theoretikerin Susan Sontag fasste die Konsequenz der Maskierung von O in ihrem Essay »Die pornografische Fantasie« folgendermaßen zusammen. Ihr Zustand, der vielleicht als der Zustand der Entmenschlichung gekennzeichnet werden kann, darf nicht als Nebenprodukt ihres Sklavinnenverhältnisses zu Sir Stephen und den übrigen Männern von Roissy verstanden werden. Er ist vielmehr das Entscheidende, das, was sie sucht und am Ende findet. Die letzte Szene des Buches zeigt sie an ihrem Ziel, verstümmelt, in Ketten, unkenntlich gemacht. Verkleidet als Käuzchen wird sie auf ein Fest geführt und sie ist so eindeutig kein Mensch mehr, dass niemand unter den Gästen auf den Gedanken kommt, sie anzusprechen. Sadomasochistische Erotik und der Gebrauch von Masken sind eng miteinander verknüpft. Seit Tagen schleiche ich um den Laden Dom in der Kölner Innenstadt herum, mit Gefühlen zwischen Entsetzen und Faszination. Denn die Schaufensterpuppen tragen schweres Gerät. Rote Lackkorsagen, die die Brüste freilegen, Stahlringe für den Penis, Lederpeitschen mit meterlangen Quasten, Ketten und vor allem, die Figuren tragen Masken. Masken mit Knebel- oder Reißverschlüssen vor dem Mund, Gummimasken mit Atemschlauch, Ledermasken, die den Kopf komplett umschließen. Man müsste sich die Sache für mein Radioprojekt mal näher ansehen. Aber wer weiß, nicht, dass die Passanten denken, ich hätte selber Interesse. Und was für Leute werden im Laden sein? Ich gehöre definitiv nicht zur Kundschaft. Der Zufall hilft mir. Im Eingang steht ein schlanker Mann Anfang 50 mit Zigarette. Ein großer, schön gezeichneter Hund liegt neben ihm. Offensichtlich der Inhaber. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Schließlich ist man kein naives Blümchen und hat auch schon was vom Leben gesehen. Spontan aus dem Stegreif lässt er sich auf ein Gespräch ein, zeigt sein riesiges Sortiment von Masken mit und ohne Öffnungen, Sturmhauben, Gerätschaften, die an Gasmasken erinnern, Larven aus schwarzer Spitze. Ganze Regalstangen für jede Art von Vorliebe. Und ich gestehe ihm als erstes, dass ich mich vor den Ledergesichtern, den Latexhauben, den Gasmasken fürchte. Diese Masken, wo Sie gerade sagten, die würden Sie erschrecken. Man kann sich hinter einer Maske wunderbar verstecken. Einmal, dass man sich selber besser gehen lassen kann. Das ist dieses Vogel-Strauß-Prinzip. Ich stecke den Kopf in den Sand und keiner sieht mich und das Umfeld natürlich auch. Und es ist fast gleichzusetzen mit einer Maske, die man trägt, wo man gar nichts mehr sieht, wo man sich nur noch auf die Sinnesorgane verlassen kann. Man taucht in eine ganz andere Sphäre ein und man kann sich halt besser gehen lassen. Und das mit dem Reißverschluss, es gibt ja verschiedene Spielarten. Er kann wieder geöffnet werden, er kann wieder geschlossen werden. Man kann die Augen wieder aufknöpfen oder es gibt auch Masken, wo die Augen einen Reißverschluss haben. Also da sind ja keine Grenzen gesetzt nach oben. Man taucht ab, man wird lockerer. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und jeder versucht ja, sich irgendwelche Freiräume zu schaffen, wo man dann auch sagt, so, ich konzentriere oder fokussiere mich nur noch auf mich selber, um dann weiter am Leben oder in der starken Berufswelt das Beste rauszuholen. Oder man verschwindet auf einmal, man verschmilzt und man kann sich mehr auf sich selbst konzentrieren. Also am beliebtesten sind zurzeit, da gibt es zwei, einmal die normalen Larven, das heißt also, das ist mehr eine Augenbinde, wo man entweder herausschauen kann oder die halt verschlossen ist, die halt blind macht. Oder halt die Ganzkopfmasken. Die gibt es wiederum mit Augen, Nase, Mundöffnung oder halt nur mit Mundöffnung und Nasenlöcher. Auf erotischen Partys werden die natürlich getragen. Einmal, so wie früher im Mittelalter oder im Rokoko-Zeitalter, man versteckt sich hinter einer Maske. Die andere Person kann einen dann dementsprechend nicht erkennen. Das ist ja auch Sinn und Zweck einer Maske. Wenn man auf einer Fetischparty ist, wird das dann auch dementsprechend so gehandhabt, weil man möchte ja nicht, dass Arbeitskollegen oder andere da was von mitkriegen. Eine Maske soll auf der einen Seite schützen. Dass man sagt, ich möchte zum Beispiel geschützt werden, dass die andere Person mich nicht erkennt. Ich möchte geschützt werden, dass ich mich in mich selber zurückziehen kann. Nichts anderes wie damals bei der Pestmaske oder im Rokoko-Zeitalter die venezianischen Masken, was sehr beliebt war. Und ich sage mal, das Rad ist rund. Es verändert sich immer nur so ein bisschen die Anwendungsform. Die Welt der Fetischmasken bleibt mir fremd. Der Inhaber des Fetischgeschäfts Dom ermutigt mich, an einer entsprechenden Party teilzunehmen. Zu fürchten bräuchte ich mich nicht, denn alles geschähe nur im gegenseitigen Einvernehmen. Aber so weit geht meine Recherchefreude doch nicht. Menschen mit Gasmasken oder mit Reißverschlüssen verschlossene Münder, das Gesicht unter Latexfolie oder Leder verborgen, ängstigen mich noch immer. Auch wenn die SM-Freunde im normalen Leben vielleicht liebenswerte Zeitgenossen sind, aber hinter den Masken wagen sie Dinge zu tun, die sie sich mit erkennbarem Gesicht wahrscheinlich nicht getrauen würden. Vielleicht ist es eine der wichtigsten Eigenschaften von Masken, dahinter Dinge zu wagen, die unmaskiert nicht möglich scheinen oder auch wirklich nicht möglich sind. Verbotenes, Illegales oder politisch Unliebsames. Wir haben verstanden, die Maske gibt Schutz. Und das auch in Situationen, die Verhaftung oder Schlimmeres nach sich ziehen könnten. Nennen wir sie die politische Maske. Ich erinnere mich an die riesige Demonstration gegen den Bau des Atomkraftwerks Brockdorf 1986. Mit einem Polizeieinsatz von ca. 10.000 Mann, einer Phalanx von schlagstockbewehrten Polizisten mit heruntergelassenem Visier, Schäferhunden, Tränengas, Wasserwerfern. dass es zur Eskalation kommen würde, war von Seiten der Protestbewegung nicht geplant. Trotzdem versuchten viele Demonstranten, sich mit Gasmasken, Tüchern, Schals vor dem Tränengaseinsatz zu schützen, was verboten ist. 12:36 Uhr, Schlagstock in die Hand. Vor uns sitzt eine Demonstrantengruppe. Wasserwerfer 1, beide Strahlrohre, Wasserstöße, Wassermaß. In Deutschland gilt das Vermummungsverbot während öffentlicher Versammlungen. Der demonstrierende Mensch soll für die Ordnungskräfte jederzeit erkennbar sein. Auch wenn man sich vor Tränengas oder Schlagstöcken schützen will, wer wie immer auch maskiert an einer Demonstration teilnimmt, wird als gewaltbereit eingestuft. Was aber, wenn Protestversammlungen für illegal erklärt und Demonstranten damit automatisch zu Straftätern werden? Oder wenn man politisch auf der falschen Seite steht und von den Gegnern Angriffe befürchten muss. Oder noch schlimmer, in einem Staat ohne demokratische Rechte lebt. Beispiel Hongkong 2019. Hunderttausende gehen gegen die Peking-treue Regierungschefin und neue repressive Gesetze auf die Straße. Wie in China werden die Menschen auch in Hongkong durch Gesichtserkennungs-KI kontrolliert. Die Demonstrierenden schützen sich mit Masken, Tüchern und Gesichtsbemalung, verbergen ihre Identität und täuschen die Kameras. Bei der Hongkonger Protestbewegung werden Masken zu einem einfachen, aber wirksamen Mittel, der digitalen Totalkontrolle zu entgehen, was ihre Festnahmen leider nicht verhindern kann. Und eine weitere politische Maske aus der Gegenwart, die Guy Fawkes-Maske, das Erkennungszeichen der rebellischen Internetaktivisten von Anonymous. Ein unheimlich grinsendes Gesicht, für alle Nutzer einheitlich gestaltet, ob bei Protesten in Tunesien, den USA oder in Deutschland. Gerade die Anonymität dieser Maske macht die Identität aus. Sie taucht überall dort auf, wo Widerstand aufkommt, gegen Unternehmen wie PayPal, Scientology und ungerechte globale Handelsabkommen. Die Harvard-Professorin Gabriella Coleman fasste es in einer Arte-Dokumentation so zusammen. Die Anonymous-Maske ist ein Symbol für Rebellion, diese Anonymität im Zeitalter starker Überwachung zu bewahren. Das Verbergen des Gesichts mit Hilfe der Guy Fawkes-Maske ist zum Signal einer politischen Identität geworden. Masken können zeigen, verstecken, eine andere Identität behaupten. Und sie können oder sollten zumindest vor Krankheit und Tod schützen. Lange vor den Zeiten von Covid, einer Zeit der Masken, mit der kaum jemand gerechnet hatte, lange Zeit zuvor schon, versuchte der Medikus, sich bei der Behandlung von Patienten vor Infektionen zu bewahren. Mit aus heutiger Sicht recht kläglichen Schutzvorrichtungen. Die furchtbarsten Epochen von Massenepidemien überzogen die Menschheit im späten Mittelalter bis hin zur frühen Neuzeit. Impfstoffe gab es noch lange nicht. Die Pest, der schwarze Tod. Da steigen apokalyptische Bilder auf, ob in den Städten oder in Dörfern. Gassen und Straßen sind von Leichen übersät. Die Menschen brechen unter Qualen zusammen. Es wird gestorben, egal ob Edelmann, Priester oder Bettler. Die Pest, das ist eine Strafe Gottes, der niemand entgehen kann. Vom späten Mittelalter bis in die Neuzeit rollen Pestepidemien über Europa. Norwegen oder Italien, Hamburg oder Canterbury, keine Region bleibt verschont. Venedig, 1631, ein Drittel der Bevölkerung ist an der Pest gestorben. 1666, die große Pest von London, 70.000 Tote. Ost- und Nordeuropa 1714. Am Ende einer achtjährigen Pestwelle haben 1 Million Menschen ihr Leben verloren. In Europa schlägt der Schwarze Tod ein letztes Mal in Marseille zu. 1720, 50.000 Todesopfer. Wie die Pest übertragen wird, konnten die Menschen zu jener Zeit nicht wissen, denn die Existenz von Bakterien war noch nicht bekannt. So vermuteten sie, dass die Krankheit sich durch verdorbene Luft, den Pesthauch, verbreitet. Dagegen sollte jene Maske schützen, die heute das ikonische Bild des Pestarztes prägt. Nichts menschlich Identifizierbares haftet dem Medikus an. Er wirkt so bedrohlich wie die Pestilenz selber. Seine grausige Maske umschließt den kompletten Kopf. Die Augen sind hinter Kristallscheiben verborgen. Statt Mund und Nase ragt ein langer Schnabel aus Leder hervor. Angereichert mit Duftstoffschwämmen oder Kräutersäckchen soll die Schnabelmaske die Atemluft vom Pesthauch reinigen. Historische Stiche über die große Pest in Marseille haben den Schnabeldoktor zum Symbol der Seuche gemacht. Für den naturwissenschaftlich aufgeklärten Menschen von heute, der über Ansteckung, Verbreitung von Pandemien, Viren und Bakterien Bescheid weiß, wirkt der Pestdoktor wie eine Personifizierung des schwarzen Todes. Eines der meistgefragten Objekte im Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt ist eine solche Pestmaske. Die Direktorin, Professor Marion Rüsinger, bezweifelt allerdings aus gutem Grund, dass sie wirklich zu Zeiten der Pest getragen wurde. Nur aus Südfrankreich und Italien gibt es bildliche Belege des Schnabeldoktors, jenes Mannes, der mit vermummtem Vogelgesicht unkenntlich und unheimlich sich dem Pestkranken nähert. Im Wachsgewand mit langem Stab. Warum sich dennoch die Pestmaske als Symbol der Seuche weit über den regionalen Ursprung verbreitet hat? Laut Professor Rüsinger mag der überhebliche Blick auf die abergläubischen, sich wissenschaftlich nicht auf der Höhe befindenden Südländer damit zu tun haben. Denn auf Druckblättern aus Nürnberg und Augsburg machte man sich über die seltsame Verkleidung des Pestarztes lustig. So skurril seine Maske auch damals schon gewirkt hat, einen gewissen Schutz, zumindest gegen die Lungenpest, brachte sie durchaus. Was die damaligen Ärzte vermuteten, bestätigte sich Jahrhunderte später. Denn die Lungenpest überträgt sich unter anderem durch Tröpfcheninfektion, also die Atemluft. Eine medizinische FFP2-Maske hätte viel Leid erspart. Die aber gab es damals noch nicht. Später, wie so oft, weiß man dann ja vieles besser. Das früheste literarische Zeugnis für die apokalyptische Pest findet sich in Giovanni Boccaccios De Camerone, ausgelöst durch die verheerende Epidemie in Florenz 1348. In Anlehnung an Boccaccios Rahmenhandlung wird 500 Jahre später der amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe seine Kurzgeschichte »Die Maske des Roten Todes« veröffentlichen. Die Hochzeit des englischen Schauerromans war zwar schon passé, aber Dekadenz, gepaart mit Grusel, üben wahrscheinlich immer eine gewisse Faszination aus. In Poes Erzählung zieht sich ein überkandidelter Adliger mit seinem tausendköpfigen Freundeskreis vor der Pestepidemie auf seinen exzentrischen Landsitz zurück. In den pompösen Gemächern lässt man es sich gut gehen. Hier ist man sicher vor den Unbillen, die das gemeine Volk da draußen zu ertragen hat. Die Maske des Roten Todes von Edgar Allan Poe. Auch hatte der Prinz für allerlei Zerstreuung Sorge getragen. Da waren Gaukler und Komödianten, Musikanten und Tänzer. Da war Schönheit und Wein. All dies und dazu das Gefühl der Sicherheit war drinnen in der Burg. Draußen war der rote Tod. Im 5. oder 6. Monat der fröhlichen Zurückgezogenheit versammelte Prinz Prospero, während draußen die Pest noch mit ungebrochener Gewalt raste, seine 1000 Freunde auf einen Maskenball von unerhörter Pracht. Reichtum und zügellose Lust herrschten auf dem Feste. Nun waren sämtliche Gemächer zwar reich an goldenen Ziergegenständen, die an den Wänden entlang standen und von der Decke herabhingen, kein einziges aber besaß einen Kandelaber oder Kronleuchter. In der ganzen Zimmerreihe gab es weder Lampen noch Kerzenlicht. Stattdessen war außen bei den Zimmern entlanglaufenden Galerien vor jedem Fenster ein schwerer Dreifuß aufgestellt, der ein kupfernes Feuerbecken trug, dessen Flamme ihren Schein durch das farbige Fenster hereinwarf und so den Raum schimmernd erhellte. Dadurch wurden die fantastischsten Wirkungen erzielt. In dem westlichsten oder schwarzen Gemach aber war der Glanz der Flammenglut, der durch die blutig roten Scheiben in die schwarzen Sammetfalten fiel, so gespenstisch und gab den Gesichtern der hier Eintretenden ein derart erschreckendes Aussehen, dass nur wenige aus der Gesellschaft kühn genug waren, den Fuß über die Schwelle zu setzen. Diese anderen Räume waren überfüllt und in ihnen schlug fieberheiß das Herz des Lebens. Und der Trubel rauschte lärmend weiter, bis endlich die Uhr die 12 Schläge der Mitternacht erdröhnen ließ. Und die Musik verstummte, so wie früher. Und der Tanz wurde jäh zerrissen. Und wie vorher trat ein plötzlicher, unheimlicher Stillstand ein. Jetzt aber musste der Schlag der Uhr 12-mal ertönen. Und daher kam es, dass den Nachdenklichen noch trübere Gedanken kamen und dass ihre Versonnenheit noch länger andauerte. Und daher kam es wohl auch, dass, bevor noch der letzte Nachhall des letzten Stundenschlages erstorben war, manch einer Zeit genug gefunden hatte, eine Maske zu bemerken, die bisher noch keinem aufgefallen war. Das Gerücht von dieser neuen Erscheinung sprach sich flüsternd herum, und es erhob sich in der ganzen Versammlung ein Summen und Murren des Unwillens und der Entrüstung, das schließlich zu Lauten des Schreckens, des Entsetzens und des höchsten Abscheus anwuchs. Lang und hager war die Erscheinung und von Kopf bis Fuß in Leichentücher gehüllt. Die Maske, die das Gesicht verbarg, war dem Antlitz eines Toten täuschend nachgebildet. Doch all dies hätten die tollen Gäste des tollen Gastgebers, wenn es ihnen auch nicht gefiel, hingehen lassen. Aber der Verwegene war so weit gegangen, die Gestalt des roten Todes darzustellen. Sein Gewand war blutbesudelt und seine breite Stirn, das ganze Gesicht sogar, war mit dem scharlachroten Todessiegel gefleckt. Als die Blicke des Prinzen Prospero diese Gespenstergestalt entdeckten, die, um ihre Rolle noch wirkungsvoller zu spielen, sich langsam und feierlich durch die Reihen der Tanzenden bewegte, sah man, wie er im ersten Augenblick von einem Schauer des Entsetzens oder des Widerwillens geschüttelt wurde, im nächsten Moment aber rötete sich seine Stirn in Zorn. »Wer wagt es?« fragte er mit heiserer Stimme die Höflinge an seiner Seite. »Wer wagt es, uns durch solch gotteslästerlichen Hohn zu empören? Ergreift und demaskiert ihn, damit wir wissen, wer er ist, der bei Sonnenaufgang an den Zinnen unseres Schlosses aufgeknüpft werden wird.« Sein Befehl brachte Bewegung in die Höflingsschar, als wolle man den Eindringling ergreifen, der gerade jetzt ganz in der Nähe war und mit würdevoll gemessenem Schritt dem Sprecher näher trat. Doch das namenlose Grauen das die wahnwitzige Vermessenheit des Vermummten allen eingeflößt hatte, war so stark, dass keiner die Hand ausstreckte, um ihn aufzuhalten. Ungehindert kam er bis dicht an den Prinzen heran, und während die ganze Versammlung zu Tode entsetzt zur Seite wich und sich in allen Gemächern bis an die Wände zurückzog, ging er unangefochten seines Weges mit den nämlichen, feierlichen und gemessenen Schritten wie zu Beginn. Dann aber war es Prinz Prospero, der rasend vor Zorn und Scham über seine eigene unbegreifliche Feigheit die 6 Zimmer durcheilte, er allein, denn von den anderen vermochte vor tödlichem Schrecken kein einziger ihm zu folgen. Den Dolch in der erhobenen Hand war er in wildem Ungestüm der weiterschreitenden Gestalt bis auf 3 oder 4 Schritte nahe gekommen, als sie, die jetzt das Ende des Samtgemaches erreicht hatte, sich plötzlich zurückwandte und dem Verfolger gegenüberstand. Man hörte einen durchdringenden Schrei, der Dolch fiel blitzend auf den schwarzen Teppich und im nächsten Augenblick sank auch Prinz Prospero im Todeskampf zu Boden. Nun stürzten mit dem Mute der Verzweiflung einige der Gäste in das schwarze Gemach und ergriffen den Vermummten, dessen hohe Gestalt aufrecht und regungslos im Schatten der schwarzen Uhr stand. Doch unbeschreiblich war das Grauen, das sie befiel, als sie in den Leichentüchern und hinter der Leichenmaske, die sie mit rauem Griffe packten, nichts Fassbares fanden. Sie waren leer. Und nun erkannte man die Gegenwart des roten Todes. Er war gekommen wie ein Dieb in der Nacht. Und die Festgenossen sanken einer nach dem anderen in den blutbetauten Hallen ihrer Lust zu Boden und starben. Ein jeder in der verzerrten Lage, in der verzweifelnd niedergefallen war. Und das Leben in der Ebenholzuhr erlosch mit dem Leben des letzten Fröhlichen. Und die Gluten in den Kupferpfannen verglommen. Und unbeschränkt herrschte über alles, mit Finsternis und Verwesung, der rote Tod. Wie gesagt, hätte es zur Zeit des roten Todes, also der Lungenpestepidemie, FFP2-Masken gegeben, hätten viele Infektionen vermieden werden können. Aber an der Wirksamkeit zweifeln manche Zeitgenossen auch im 21. Jahrhundert. Stichwort Covid und der Ärger mit der Maske. Der einzige Anlass, zu dem ich jemals eine medizinische Maske tragen musste, war der Krankenhausaufenthalt meiner alten Mutter vor etlichen Jahren. Sie hatte sich mit einem resistenten Keim infiziert und lag auf Isolierstation. Das war 2018. Und dann kam Covid. Plötzlich gab es keine medizinischen Masken mehr im normalen Verkauf. Von Maskenpflicht war noch lange nicht die Rede. Aber wie sollte man sich sonst schützen? Die Impfstoffe waren noch nicht auf dem Markt, wie die Übertragung genau funktioniert, war auch nicht klar. Meine Nachbarin nähte bunte Stoffmasken im Dutzend, besser dies als gar nichts. Als endlich, zumindest in Deutschland, für alle ausreichende Mengen von medizinischen Masken in den Läden lagen, atmete ich auf. Auch wenn das Atmen unter der FFP2-Maske im Hochsommer schwer fiel. Dann hatten wir Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Ich war einverstanden. Es gibt Schlimmeres. Andere bewerteten die Maskenpflicht als Eingriff in die Menschenrechte, als Sprechverbot, als verfassungswidrigen Maulkorb. Man wolle die Bevölkerung mundtot machen. Schließlich sei der Schutz gegen Covid durch die Maske gar nicht bewiesen. Es drohe Diktatur. Und außerdem, ob es Covid überhaupt. Über den Sinn von medizinischen Masken zum Schutz vor Ansteckung mit der Seuche war kein Reden mehr möglich. Ich gehörte zu denen, die beim Verlassen des Hauses sofort und ohne Zögern meine Maske überstreiften. Und zwar korrekt, über Mund und Nase. Und wehe, wenn ich in der Bahn, im Supermarkt jemanden ohne Maske sah. Da konnte im Handumdrehen ein bissiges »Würden Sie bitte Ihre Maske aufsetzen?« aus mir herausplatzen. Und dann provokant selbstbewusste Antworten wie »Dann setzen Sie sich doch woanders hin, wenn Sie Angst haben.« Solche Bemerkungen trieben mir die Wutesröte ins Gesicht. Für mich waren Masken Gegner, egoistische Feinde der öffentlichen Gesundheit, die die Erkrankung von Mitmenschen gleichgültig in Kauf nehmen. Nützliche Idioten von rechtsradikalen Verschwörungserzählern, die unkritisch jeden Blödsinn glauben. Darüber war mit mir kein Reden mehr. Für die Gegner wiederum gehörte ich zu den dümmlichen Schafen, die jeder staatlichen Anordnung gehorsam hinterherlaufen, die sich freiwillig von denen da oben den Mund verbieten lassen. Mit ihnen war ebenfalls kein Reden mehr. Ein zugegeben unbequemes Zellstoffstück, das die Nation spaltete. Popsängerinnen wie Nena forderten ihr Publikum auf, bei ihren Konzerten die Maske abzunehmen. Manche Heilpraktikerinnen und Anthroposophen schrieben Atteste gegen das Tragen der Maske. Ich hätte sie alle gegen die Wand klatschen können. Die Maskenverweigerer, die Covid-Negierer, die Verharmloser der Pandemie und jene, die sich urplötzlich als staatskritische Selberdenker positionierten. Und ich erntete in Bus und Bahn im Supermarkt manches ironisch überhebliche maskenfreie Lächeln, wenn ich meine Maske aus der Tasche zerrte. Nein, ein Miteinander reden war nicht mehr möglich. Auch mit mir nicht. Maske, ja oder nein. Der tütenförmige Zellstofffilter für Mund und Nase trieb Freunde auseinander und spaltete Familien. Wie viele FFP2-Masken ich selber während der Pandemie verbraucht habe, weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich an den Schrecken, wenn ich unterwegs merkte, verdammt, ich habe vergessen, eine Maske einzustecken. Wie konnte es bloß so weit kommen, dass in einer Zeit, in der Bestattungsunternehmen mit den Begräbnissen nicht hinterherkamen, Krankenhäuser entscheiden mussten, wer die größeren Überlebenschancen hat, Pflegerinnen Nervenzusammenbrüche bekamen? Wie konnte es sein, dass es in so einer Zeit zur Identitätsfrage wurde, ob man die medizinische Maske geduldig trug oder wütend verweigerte? Zeigte man mit dem Tragen der Maske demonstrativ seine gesellschaftliche Zugehörigkeit? Oder würde man, ganz im Gegenteil, seine Identität hinter der Maske verlieren? Es zeigt einmal mehr, Masken sind auch soziale Konstrukte. Vielleicht wird das in den Social Media besonders eklatant. Menschen geben sich mit einer digitalen Maske eine neue Identität. Nutzer, die im Alltag Matthias oder Martina heißen, treten als Wonderboy und Dreamgirl auf. Schönheitsfilter machen aus dem Durchschnittsgesicht ein Model. Der Couchpotato wird zum Athleten. Einsame mit 50er zu jungen Partyhengsten. Die digitale Maske hebt das Selbstgefühl und täuscht das virtuelle Gegenüber. Aber ist diese Identität überhaupt selbst gewählt? Oder folgt sie einem wie auch immer konstruierten Gruppendruck? Wie sehr eine von außen aufgezwängte Identität den Menschen deformieren kann, hat kaum jemand hellsichtiger und konsequenter beschrieben als Franz Fanon. In seinem bahnbrechenden Langessay »Schwarze Haut, weiße Masken«. Veröffentlicht 1952 wurde Franz Fanon mit diesem Text weltberühmt. 1952, das war noch lange vor der Unabhängigkeit der afrikanischen Nationen, Bis heute, in Zeiten von Black Lives Matter, hat Fanons komplexer Text nichts von seiner gedanklichen Brillanz verloren. Die Hauptthese von Schwarze Haut, weiße Masken besagt, der schwarze Mensch ringt um die Anerkennung des Weißen. Wenn er sich nur genug bemüht, werden die Weißen ihn gewiss in ihre Kreise aufnehmen. Dann wird er, der verpönte, verlachte, gedemütigte Schwarze, endlich ein Gleichberechtigter sein, einer, den man ernst nimmt. Darum übernimmt er die kulturellen Werte, die Gesten der Weißen, ihre Sprache, ihr So-Sein in der Welt. Der schwarze Mensch setzt alles daran, zum Weißen zu werden. Eine Warnung vorab: In Schwarzer Haut, weiße Masken benutzt der Autor häufig das heute zu Recht verpönte N-Wort. Da es seine Selbstbezeichnung ist, werden die Texte unverändert so zitiert, wie Fanon sie geschrieben hat. Der spätere Psychiater und Theoretiker des Antikolonialismus kam 1925 auf der Karibikinsel Martinique zur Welt, die zu den kleinen Antillen gehört. Martinique war nicht nur französische Kolonie, sondern auch, bis heute, ein Überseedepartement Frankreichs. Und so war alles Französische das Maß aller Dinge. Die kulturelle Hegemonie ging dem schwarzen Karibikbewohner in Fleisch und Blut über, das heißt auch in der Logik des Prinzips Teile und Herrsche. Als schwarzer Staatsbürger Frankreichs ist man etwas Besseres als die Bewohner des afrikanischen Kontinents. Diese gelten als zurückgeblieben, nicht ebenbürtig mit jenen, die den französischen Bildungskanon genossen haben und zur Grande Nation gehören. Damit begibt sich der Schwarze der französischen Karibikinseln in eine Endlosschleife auf der Suche nach Bestätigung und Aufwertung als vollberechtigter Franzose. Eine destruktive Endlosschleife, denn mit der Aufwertung der eigenen französischen Existenz wird der schwarze Mensch des afrikanischen Kontinents zugleich abgewertet. Welche psychischen Verrenkungen der schwarze Franzose unternimmt, um wie ein Weißer zu werden, ist zentrales Thema in Franz Fanons Schwarze Haut, weiße Masken. Diese unsichtbare, alles beherrschende weiße Maske, von der Fanon spricht, ist allerdings eine angenommene, wenn nicht gar aufgezwungene Identität. Eine äußere Rolle, unter der die Identität des schwarzen Individuums ausgelöscht wird. Denn wer wollte in der Position des Underdogs, des Verlachten und Herumgestoßenen verharren? Und so ist der Bezugsrahmen des um Selbstbewusstsein und Anerkennung ringenden Schwarzen die Welt der Weißen. So sein wie ein Weißer. Franz Fanon kennt die Fallgrube dieses Strebens nach Weißsein. Der wirkliche Weiße lauert mir auf. Er wird mir bei erster Gelegenheit sagen, dass es nicht ausreicht, eine weiße Absicht zu haben, sondern dass es eine weiße Totalität zu verwirklichen gelte. Erst in diesem Augenblick werde ich mir des Verrats bewusst werden. In einem Kreis von Weißen in Frankreich wird ein schöner Schwarzer vorgestellt. Handelt es sich um einen Kreis von Intellektuellen, dann darf man sicher sein, dass der Schwarze versuchen wird, sich durchzusetzen. Er bittet, man möge nicht auf seine Hautfarbe, sondern nur auf seine geistigen Leistungen achten. Auf Martinique gibt es viele, die mit 20 oder 30 Jahren anfangen, Montesquieu oder Claudel zu studieren, nur um sie zitieren zu können, weil sie damit rechnen, durch ihre Kenntnisse dieser Autoren ihre Schwärze vergessen zu machen. Die Neger leben aus dem Vergleich. Erste Wahrheit. Das heißt, sie beschäftigen sich in jedem Augenblick mit der Selbstaufwertung und dem Ich-Ideal. Jedes Mal, wenn sie mit einem anderen in Berührung kommen, geht es um Wert, Verdienst. Die Antillianer haben keinen Selbstwert. Stets sind sie auf das Erscheinen des anderen angewiesen. Immer geht es um weniger intelligent als ich, schwärzer als ich, weniger rechtschaffen als ich. Der Mensch mit der schwarzen Haut erfindet seine Identität neu. Besser gesagt, erfindet sie überhaupt erst. Man ist also mit der Zivilisation des französischen Mutterlandes groß geworden. Man kennt Voltaire und den Subjunktiv, die Marseillaise und die Bouillabaisse. Die gedemütigte Hautfarbe soll endgültig unter der weißen Maske verschwinden, die sich aus europäischem Bildungskanon, Anpassung an die sogenannten guten Sitten und Assimilation zusammensetzt. Nun wird die weiße Mehrheitsgesellschaft vielleicht, ganz bestimmt, die schwarze Hautfarbe nicht mehr wahrnehmen. Und eigentlich, so seziert Fanon die sich selbst verstümmelnde Assimilation der schwarzen Menschen, eigentlich sind die Bewohner der karibischen Inseln, der Antillen, in Wirklichkeit gar keine Negre. Auf den Antillen identifiziert sich der kleine Schwarze, der in der Schule immer wieder unsere Väter die Gallier durchnimmt, mit dem Forschungsreisenden, dem Zivilisator, dem Weißen, der den Wilden die Wahrheit bringt. Eine ganz und gar weiße Wahrheit. Der junge Schwarze nimmt subjektiv die Haltung eines Weißen an. Nach und nach bildet und kristallisiert sich beim jungen Antillianer eine Haltung, eine Denk- und Sehgewohnheit, die durch und durch weiß ist. Wenn er in der Schule in weißen Büchern Geschichten von Wilden liest, denkt er immer an die Senegalesen. Als Schüler haben wir stundenlang über die angeblichen Sitten der senegalesischen Wilden diskutiert. Das rührt daher, dass der Antillianer sich nicht als Schwarzer denkt, er denkt sich als Antillianer. Der Neger lebt in Afrika. Subjektiv, intellektuell verhält sich der Antillianer wie ein Weißer. Er ist aber ein Neger. Das merkt er, sobald er in Europa ist. Und wenn über Neger gesprochen wird, weiß er, dass sowohl von ihm wie vom Senegalesen die Rede ist. Und dann geschah es, dass wir dem weißen Blick begegneten. Eine ungewohnte Schwere beklemmte uns. Die wirkliche Welt machte uns unseren Anteil streitig. In der weißen Welt stößt der Farbige auf Schwierigkeiten bei der Herausbildung seines Körperschemas. Die Erkenntnis des Körpers ist eine rein negierende Tätigkeit, eine Erkenntnis in der dritten Person. Rings um den Körper herrscht eine Atmosphäre sicherer Unsicherheit. Der weiße Blick, von dem Frantz Fanon spricht, hinterlässt beim schwarzen Menschen eine Leerstelle. Denn noch immer ist er auch unter der angenommenen weißen Maske nicht das, was er glaubt, nun endlich zu sein. Aber was wäre denn ein wahres Sein? Unter der weißen Maske lässt sich eine selbstgewählte Identität nicht entwickeln. Zudem, was wäre unter einer schwarzen Identität eigentlich zu verstehen, wenn sie nur durch die Abgrenzung gegenüber dem Weißen erreicht werden kann? Wenn damit also die weiße Welt Bezugsrahmen bleibt. Eine Sprache sprechen heißt eine Welt, eine Kultur auf sich nehmen. Der Antillianer, der weiß sein möchte, wird desto weißer sein, je mehr er sich das kulturelle Werkzeug, welches die Sprache darstellt, aneignet. Ich erinnere mich an einen Kameraden, der mir vor einem Jahr nach einem Vortrag in Lyon, in dem ich eine Parallele zwischen der schwarzen Poesie und der europäischen Poesie gezogen hatte, schwärmerisch sagte, im Grunde bist du ein Weißer. Dass ich in der Sprache des Weißen ein so interessantes Problem untersucht hatte, verschaffte mir Bürgerrechte. Historisch gesehen ist es verständlich, dass der Schwarze die französische Sprache sprechen möchte, denn sie ist der Schlüssel, der die Türen zu öffnen vermag, die ihm noch vor 50 Jahren verschlossen waren. Wir finden bei den Antillianern, auf die unsere Beschreibung zutrifft, ein Haschen nach den Spitzfindigkeiten, den Ausgefallenheiten der Sprache. Alles Mittel, sich selbst zu beweisen, dass man auf der Höhe der Kultur steht. In einer Gruppe junger Antillianer ist derjenige, der sich gut ausdrückt, der die Sprache beherrscht, überaus gefürchtet. Man muss auf ihn Acht geben, er ist fast ein Weißer. In Frankreich sagt man, wie ein Buch reden. Auf Martinique, wie ein Weißer reden. Der Schwarze, der in Frankreich eintrifft, ändert sich, weil die Metropole für ihn das Tabernakel darstellt. Er ändert sich nicht nur, weil Montesquieu, Rousseau und Voltaire von dort kommen, sondern weil von dort Ärzte, die Abteilungsleiter, die zahllosen kleinen Potentaten kommen. Vom altgedienten Feldwebel bis zum Gendarmen aus Panissière. Es besteht eine Art Verhexung aus der Ferne. Und wer in einer Woche in die Metropole abreisen wird, zieht einen magischen Kreis um sich, in dem die Wörter Paris, Marseille, die Sorbonne, Pigalle die Schlusssteine bilden. Er reist ab und die Verstümmelung seines Seins verschwindet in dem Maße, in dem sich das Profil des Passagierdampfers abzeichnet. Franz Fanon hat selber die Karriere des erfolgreichen, gebildeten schwarzen Überseefranzosen durchlaufen. Nach seinem militärischen Einsatz in der französischen Armee studiert er nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Lyon Medizin mit Schwerpunkt Psychiatrie, wird später in Algerien Chefarzt eines psychiatrischen Krankenhauses. Er kennt das neurotische Innen- und Eigenleben vieler Schwarzer, die sich zwar gegenüber den zurückgebliebenen Afrikanern abgrenzen und dennoch in ihrem verinnerlichten, minderwertigen Selbstbild stecken bleiben. Ein psychischer Salto Mortale, der oft Neurosen, Psychosen, vielerlei psychische Störungen hervorbringt. Der derart gespaltene Mensch ist nicht mehr mit sich eins. Der reale Körper und die psychologische Verortung driften auseinander. Erfahrungen, die Fanon in seiner Funktion als Psychiater schmerzhaft beobachten musste. Der Ekel. Ich war verantwortlich für meinen Körper. Auch verantwortlich für meine Rasse, meine Vorfahren. Ich maß mich mit objektivem Blick, entdeckte meine Schwärze, meine ethnischen Merkmale und Wörter zerrissen mir das Trommelfell. Menschenfresserei. Geistige Zurückgebliebenheit, Fetischismus, Rassenmakel, Sklavenschiffe. Franz Fanon hat in seinem Essay »Schwarze Haut, weiße Masken« ein Doppeltes unternommen. Eine Analyse der Auswirkungen der sozialen, kolonial bedingten Situation schwarzer Menschen auf ihre Identität, mit der er ein Fundament für die Dekolonialisierung legt. Und eine Analyse sozialer Masken und ihrer Bedeutung und Rückwirkungen für den Einzelnen. In seinem Essay hat Fanon ein Gedicht des 1960 verstorbenen Lyrikers David Diop aus Kamerun eingerückt. Obwohl Diop mit Sicherheit Fanons Text nicht kannte, wirkt sein Gedicht wie ein poetisches Konzentrat. Der metaphorisch gemeinte schwarze Bruder ringt als eine ärmliche Karikatur um die Anerkennung des Weißen. Sarkastisch und bitter, der Renegat von David Diop. Mein Bruder, dessen Zähne schimmern hinter scheinheiligen Komplimenten. Mein Bruder, der eine goldene Brille trägt auf deinen Augen, die blau wurden auf Geheiß des Herrn. Mein armer Bruder, im Smoking mit Seidenrevers, der piepst und säuselt und sich brüstet in den Salons der Herablassung. Du dauerst uns. Die Sonne deines Landes, nur noch ein Schatten auf deiner zivilisierten Stirn. Und die Hütte deiner Großmutter treibt Röte in ein Gesicht, das weiß wurde durch die Jahre der Erniedrigung und mea culpa. Doch wenn du satt der Worte, die hohl sind und leer wie die Trommel auf deinen Schultern, die bittere und rote Erde Afrikas betrittst, dann werden diese bangen Worte den Takt deines sorglichen Weges schlagen. Ich fühle mich hier so allein, so allein. Die Menschheit erwartet etwas anderes von uns als diese fratzenhafte und obszöne Nachahmung. Für Europa, für uns selbst und für die Menschheit, Genossen, müssen wir eine neue Haut schaffen, ein neues Denken entwickeln, einen neuen Menschen auf die Beine stellen. Das zweite Gesicht. Eine lange Nacht über Masken. Von Kerstin Kilanowski. Regie: Die Autorin. Es sprachen: Christiane Nothofer, Bettina Schrömann, Anja Leis, Bernd Hahn, Heiko Obermüller, Andreas Laurenz Meyer. Ton und Technik: Christoph Bette. Redaktion: Dr. Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Hiddensee, die Sehnsuchtsinsel in der Ostsee. Künstlerort von Schriftstellern und Filmschauspielerinnen mit außergewöhnlicher Geschichte und außergewöhnlichen Bewohnern. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.